Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Und da sind wir wieder im Backhauscast im Mai. Ist das der Wonnemonat Mai, ne? Wonnemonat Mai. hier live auf der Pott-WG. Wo auch sonst. Und ja, wer ist alles dabei? Ich darf begrüßen mal erst den Klaus Backhaus. Ja, hallo. Wir sind in der Mai-Ausgabe im Wonnemonat Juni. Ah. Das hat mit irgendeiner Raumzeitverschiebung zu tun, die wir da also halt irgendwie drin hatten. Ne? Ja. Geplant war das ja schon für letzte Woche und ja. Sie hören jetzt hier live keine Aufzeichnung. Nein, ja. Alles original. Jo, wir liebe haben, Grüße. Ja, wir haben Unterstützung bekommen vom Nathanael Backhaus. Lass dich mal hören. Guten Abend. Guten Abend, Nathanael. Das ist eigentlich fünf Geschwister und vier Bundesländer und ich habe mal meinen Sohn noch mit an Bord, auch bekannt immer als Backhauscast Kamerakind. Ah. Und er ist heute in einer besonderen Mission mit dabei. Hm. Ja. Da sind wir gespannt. Liebe Grüße auch an die Live-Hörer, die hier im Channel sich tummeln. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben auch wieder einen Gast. Ja, und den stelle ich mal ganz kurz vor. Unser heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Texter, Onliner, Radfahrer, Gamer, irgendwas mit Satire, Teilzeit-Podcaster und Vollzeit-Spinner mit irreparabler Macke. Zusammen mit seinem Kumpel Zeilenende macht er den Die Edite-Podcast. Wir begrüßen ganz herzlich heute an unserem Küchentisch den Nemi, auch bekannt als der Aushilfsjedi. Hallihallo. Hallihallo, einen schönen guten Abend. Yay. Hast du den weiten Weg hierher gefunden? Das ist gut. Ja, aus dem schönen Tal von Stuttgart. Ja. Durch den Feinstaub durchgewühlt. Oh, das ist anständig. Ja, wir kriegen ja auch demnächst Fahrverbote, also. Ach so. Ja. Abgefahren. Durch den Feinstaub durchgewühlt, mit dem Fahrverbot an der Großbaustelle vorbei und zack. An einer der vielen schönen Großbaustellen in Deutschland. Genau. Ist auch noch nicht fertig, ne? Der Bahnhof. Nee, das Interessante ist ja immer noch, dass die Leute glauben, dass Stuttgart 21 für 2021 als Enddatum gilt. dabei fehlen nur die zwei Nullen dahinter, oder? Nein. So. Dabei steht ja eigentlich 21 für den Bahnhof des 21. Jahrhunderts. Also er hat noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, okay. Bis 2099 darf er fertig werden, danach ist es zu spät. Ja, schauen wir mal, wer da eher fertig wird. Unsere Gründerväter hier unten haben das ja ganz gut hingekriegt. Die haben sich da Mühe gegeben. Ja, wenn ich es jetzt recht entsinne, war es damals Günni Oettinger, also der die endgültige Finanzierung abgestempelt hat. Also das passt schon. Ja, na dann. Ja, und du hattest unser Waffeleisen zu Besuch. Ich habe es noch zu Besuch. Du hast es doch. Wie geht's ihm denn? Ja, wunderbar. Ich habe erstmal grundgereinigt und dann zweimal richtig eingesetzt. Das Schwarze ist Teflon. Ja, hast du damit was gemacht? Ja, freilich. Zweimal richtig schön Waffeln. Oh. So ganz richtig normale Waffeln. Ja, klassische Waffeln, klar. Ja, das ist ja fast wie Urlaub für unser Waffeleisen, sag mal. Das ist ja durch so viele Tests durchgelaufen, die letzten paar Mal. Kein Whisky drin, kein Wodka drin. Kein Döner. Es wurde auch schon als Tischgrill missbraucht, meine ich mich zu erinnern. Ja, genau. Das ist ja prima. Eine Frage, die mich persönlich interessiert, ist denn das Logbuch auch eingetroffen wieder mittlerweile? Nö. Absolut nicht. Also da hätte ich auch dann schon Bescheid gegeben. Das ist so. Okay, dann müssen wir da nochmal nachhaken, wo das denn nun schon wieder hin ist. Das Paket war nur gefüllt mit ganz viel Plunder, Kleb aufklebern. Und das Logbuch sollte extra verschickt werden eigentlich. Das ist auch abgeschickt worden. In einem Extrabrief gekommen. Na gut. Und den Plunder, daran soll man sich bedienen oder den soll man reichlich noch befüllen und ihr wollt das haben? Wir wollen da gar nichts von haben. Wir haben nicht bei die Elite noch diese, also wir hatten ja Sprechweisen damals konsultiert bezüglich ihres Tauschrauschgewinnes. Also sie hatten ja einen Haufen Schnödel vom Tauschrausch. Und dann haben die gesagt, ja, wir würden den behalten, außer irgendwer meldet sich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann meldet sich die Elite und sagt, wir wollen den Scheiß. Ja, und den habt ihr jetzt da rumliegen, oder was? Naja, wir haben fünf Sachen daraus. Das eine ist brauchen wir jetzt als Statue für einen Bloggerpreis dieses Jahr. Mhm. Wir haben ja den sogenannten Elite Award ins Leben gerufen. Ah ja, das kannst du uns später nochmal erzählen. Und dann haben wir ein Spiel, einen Comic, den habe ich dem Zeilenende dann vermacht. Dann war noch irgendwas drin und dann war ein Kalender von 2013 drin. So ein kleiner Pocket-Kalender und der hätte nackte Tatsachen. Und da haben wir uns richtig überlegt, was wir damit anstellen können und wie wir das Ding wieder loswerden. Das Paket, das hier zu meiner Rechten steht, wäre dafür richtig passend. Ja, dann schmeißen mit rein. Dann schicken wir das bei Gelegenheit zurück an den Ingo. Böser Bumerang. Wobei ich glaube, es war gar nicht Ingo, der es am Ende haben wollte. Ich glaube, es war Heiko, der es haben wollte damals, so. Den es ja nicht mehr gibt. Nicht mehr in den Sprechweisen. Mhm. Ja. Ja, gut, aber das also ist nicht abgelebt, das ist schon mal gut. Da wird sich auch ein Weg finden, notfalls. Ah, nee, Heiko, nein, Volker. Ja, Heiko ist noch dabei, der Volker hat aufgehört bei den Sprechern. Genau, Volker, ja. Genau. Also, mal kurz jemanden gekillt, ohne dass er gekillt wurde. Ja, den Hausmeister rausschmeißen ist immer eine schlechte Idee. Ja, prima. Das ist, klingt ja aufregend. Ja, über den Award, was hast du denn dazu zu sagen? Was muss man denn machen jetzt? Angenommen, wir würden da gerne mitmachen hier vom Backhaus. Ja, der Award ist eigentlich ziemlich läppsch. Also es gibt, also der Award ist im Grunde eine, also wir haben ja, fangen wir mal ganz anders an. Wir kommen ja eigentlich beide aus dem Blogger-Metier. Mhm. Und irgendwann haben wir beide angefangen, uns etwas staunend mit anderen Bloggern zu beschäftigen, die immer wieder dieselben Kommentare in ihren Kommentarspalten hatten. Also so ganz läppsche Kommentare wie, oh, interessanter Beitrag, da muss ich später mal noch reinlesen. Ach so. Genau. Und ich bin diesem Phänomen mal hinterhergegangen und strandete dann auf Facebook in einer sogenannten Like für Like, Comment für Comment Gruppe. Mhm. Da meldest du dich quasi mit deinem Blog an und kommentierst dann quasi neun andere Leute, die dann aber auch wiederum unter deinem Beitrag kommentieren. Ah, bisschen Traffic und, generieren. Genau, und Kommentare generieren. Und da habe ich dann tatsächlich natürlich nicht meinen Aushilfs-Jedi-Blog, also ich bin ja auch noch mit meinem Podcast und mit einem Blog am Start, sondern ich habe explizit Elite darunter geklemmt, was auch auf einem Blog natürlich läuft. Allerdings sind es ja eigentlich nur kurze Podcast-Folgen. Ja. So ganz kurze, so 45 Minuten. Boah, handelsüblich. Und textmäßig steht da halt fast gar nichts drin. Und daraufhin haben natürlich die Damen, die da vornehmlich teilgenommen haben, haben sich dann beschwert und haben da böse Kommentare drunter geschrieben. Ja, nee, ist ja viel zu lang. Und 45 Minuten sich das reinziehen, ja Gottes Willen. Und das haben wir dann daraufhin in einer Folge, ich glaube, es war Folge 16, haben wir das dann damals so ein bisschen aufgedeckt, was da eigentlich dahinter steckt. Also wie die Leute drauf sind, dass tatsächlich die meisten Kommentare in Blogs oder in solchen Blogs gar nicht irgendwie auf interessierten Lesern basiert, sondern tatsächlich auf anderen Bloggern, die einfach nur irgendeinen Scheiß schreiben. Naja. Und als Versöhnungsaktion haben wir daraufhin aber gesagt, okay, aber wir machen tatsächlich etwas, was Bloggern wiederum gut tut. Und vergeben einen Blogger Award. Dass der allerdings natürlich auf einer Kettenbriefartigkeit basiert, liegt in der Natur der Sache der geheimen Weltverschwörung. Gut, ja. Muss ich meine Teilnahme gleich wieder zurückziehen an der Stelle. man muss halt von einem anderen Blogger, der das bekommen hat, irgendwie nominiert werden und dann muss man die 5 Fragen, die die Elite standardmäßig stellt, beantworten, plus die 7 Fragen, die der andere gestellt hat, quasi noch dazu beantworten und dann wiederum 5 bis 13 Leute selbst nominieren. Das klingt ja nach einem Plan. Aber, das muss man sagen, wir werden tatsächlich eine kleine Statuette, ein Ampelmännchen, an den Sieger 2018 vergeben. Also das wird tatsächlich stattfinden. Das nehmen wir absolut ernst. Cool. Und wie haltet ihr das nach, dass da wirklich auch kommentiert wird? Das heißt, ihr müsst ja irgendwie das sammeln, wer alles schon. Pingbacks auf unserem Blog. Ja, okay. Wir haben das tatsächlich so gestaltet, dass du quasi, wenn du daran teilnimmst, musst du ja die Regeln offiziell posten, in den Post, den du da setzt. Ja. Und in diesem Post musst du den Link zu unserer Webseite sauber gesetzt haben, dann kriegen wir ein Pingback und dann läuft die Sache. Und dann ist man dabei. Genau, also alles, was wir quasi als Pingback auf unserem Blog bekommen, ist dann quasi in der Trommel und wird dann von uns irgendwann im Sommer, nach dem Sommer, irgendwann mal durchgeguckt und dann gibt es da tatsächlich den Award. Ja, sauber. Coole Sache. Da schickst du mir mal den Link, das werde ich hier bei uns in den Shownotes mal auf jeden Fall mit aufnehmen. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das auf jeden Fall denjenigen, der das am Ende gewinnt, tatsächlich völlig überraschen wird, weil die meisten rechnen ja gar nicht damit, dass sie das gewinnen können. Dass das jetzt ernst war. Ja, cool. Ja, hoffen wir, dass jetzt nicht zu viele Blogger ihre Kommentarfunktionen alle abschalten, weil sie Angst haben, ne, wegen DSGVO. Dann wird dann natürlich eine etwas längere Aktion, bis da was verteilt werden kann. Nö, wir haben ja nur eine Statue, also wir müssen ja nur einem was geben. Und so ist halt so eine bunt gemischte Mischung. Es ist halt eine halbe Marketingaktion, weil da steht halt immer überall die Elite. Wobei die meisten, glaube ich, nicht damit rechnen, dass dahinter eigentlich ein Podcast steckt. Wir haben tatsächlich mal irgendwo kommentiert und haben gesagt, hallo, schön, dass du teilgenommen hast an so einem großen, lustigen Award. Da kam dann nur so, hä? Was habe ich gemacht? Wo habe ich hier teilgenommen? Was habe ich teilgenommen? Schatz, warst du wieder im Internet? Ja, gut. Wo hast du da drauf rumgeklickt? Ich habe meine Waschmaschine gewonnen. Yay. Achterstock. Büromöbel 24 Katalog. Wer macht denn sowas? Das war jetzt aus der Pre-Show eingeworfen, okay. Ja, wer live dabei ist, hört mir. Dabei fällt mir ein, nicht, dass der Vorbesitzer des Logbuchs aus Versehen den Büromöbel 24 Katalog versendet hat, anstatt des Logbuchs. Müssen wir doch mal drüber nachdenken. Das wäre natürlich so in die Ablage P gegriffen, das muss es sein. Oh. Da kommt jetzt in Kommentaren hier, dazu sage ich nichts. Sehr gut. Das klären wir noch später. Irgendwo wird das Ding wieder auftauchen, nehme ich mal an. Soweit. Wie der sonst lagernd in Stuttgart. Ja. Ja. Jetzt lese ich ja auch erstmal den Chat mit. Ja. Unten, genau, ja. Genau. Das ist, da kann man ab und zu mal einen Blick reinwerfen. Sehr, sehr erhellend teilweise. 45 Minuten, naja, wir schaffen es in der Zwischenzeit eher so auf eine halbe Stunde rund. Also wir haben uns tatsächlich gestrafft. Unsere Folgen sind ja tatsächlich etwas kürzer. Ja, ihr habt ja jetzt auch Struktur drin, weil ihr habt ja jetzt schöne Trenner gebastelt, habe ich gehört. Genau, wir haben eine Sprecherin uns geangelt aus dem schönen Stuttgart. Eine Bloggerin in dem Fall auch. Also wir sind losgezogen, haben geschaut, gibt es Stuttgarter Podcaster? Und dann haben einfach mal so rumgefragt, so Twitter, auf Facebook, auf der Königstraße, einfach, hallo, ist hier irgendwer der Podcaster? Nein. Und dann fanden wir raus, es gibt keine Stuttgarter Podcaster so richtig. Also es gibt so ein paar Business-Marketing-Fuzzis und es gibt natürlich den VfB-Cast, also Quatsch. Irgendwelche Fußball-Casts halt. Und dann haben wir rausgefunden, es gibt keine Stuttgarter Podcaster. Und schon gar keine Stuttgarter Podcasterinnen. Mhm. Deswegen sind wir ja auch der beste Podcast Stuttgart, weil wir der Einzige sind. Weil wir der Einzige sind. Und dementsprechend, haben wir dann tatsächlich, immer in der Bloggeria, in einem Stuttgarter Bloggerumfeld nachgefragt, ob denn irgendwer Laune hat. Da habt ihr noch eine Aufgabe zu missionieren quasi, ja. Jetzt auch noch direkt mitgekriegt. Geht hinaus. Geht in eure Studios. Dass es Podcasts gibt. Ich habe die Tage einen Gastbeitrag veröffentlicht zum Thema Podcasts, wie sie deinen Blog bereichern können. Ah, ja, sauber, da geht's doch in die richtige Richtung. Das geht schon mal, wollte ich gerade sagen. Warum soll ich lesen, wenn ich hören kann? Genau. Weil es scannbarer ist. Und weil in einem Podcast Fotos so richtig beschissen sind. Ja, ja, auch Pantomime kommt überhaupt nicht gut, haben wir auch schon ausprobiert. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Der große Pantomimen-Podcast. Genau. Ja, irgendwann wird er kommen. Stimmt. 45 Minuten Grundrauschen. Ja. Von gleich drei Behringer Mischpulten. Genau. Wann hat man schon mal 45 Minuten Ruhe im Leben? Ja, ich meine, vielleicht ist das noch eine Marktlücke. Schauen wir mal. Der kommt dann zweimal die Woche. Weil die Produktion ist ja nicht so aufwendig. Doch, montags und freitags, alles andere wäre ja furchtbar. Montags und freitags rauschen, abhängig von den Elektrogeräten, die sich noch dazuschalten. Ja, genau. Ach, schau die Waschmaschine ist an. Hey, super. Leute, und da hinten kommt der Trockner. Schau, da kommt der Trockner. Mei, war das wieder eine spannende Folge. Vielen Dank. Gerne mehr. Ja. Die Spannungsspitze bei 2038. Ja, die hat mich richtig gerührt. Das war ein schöner Moment der Podcast-Geschichte. Ich hatte Tränen in den Augen. Ja, und Schaum vor dem Mund. Du hast ja Tränen in den Augen. Ach so. Ja. Aber man kann ja auch alternativ zur Ruhe einfach sich, dadurch, dass YouTube ja vor Jahren irgendwann mal die 10-Minuten-Grenze abgeschafft hat, kann man sich jetzt 24 Stunden Sound auf die Ohren legen, so, keine Ahnung, Grundrauschen der Enterprise. Ja, oh. Ping. Ping. Oh ja. Oder natürlich das Brummen des Todessterns. Ja. Du, ich sehe schon, da kann man mehrere Formate machen auch noch. Ich höre das schon. Ja, ich wäre ja immer noch so, was war denn das? Staffel 5, Staffel 6, irgendwann die 9er Folge von einer Game of Thrones Folge, eine Staffel. Man hätte sie auch mit dem Wort Matt bezeichnen können. Okay. Schlachtengeräusch am Ende. Das als beruhigendes Einschlafgeräusch. Ja, leben wie in Game of Thrones. Muss ich zu meiner Schande, muss ich sagen, habe ich noch nie geschaut. Keine einzige Folge nicht. Ich habe mal die Hörbücher mal gehabt, da habe ich schon durchgestiegen, wer jetzt mit wem und warum. Und welche Inzestnummer jetzt gerade läuft irgendwie und dann habe ich das im Schnellvorspulen dann irgendwie ausgemacht. Aber es liegt auf dem großen Stapel, wenn ich mal in Rente gehe. Das läuft ja nicht weg. Das läuft ja alles nicht weg. Das kann man immer noch machen. Und wenn nicht, dann war es auch nicht so wichtig. Komme ich vielleicht auch ohne das dann mal aus. Wenn es vorher nicht mehr zu streamen geht, dann ist das halt so. Ja, das wäre vielleicht dann nochmal ein Versuch, da reinzukommen, wenn das irgendwo für, in Anführungsstriche, umsonst bei Netflix oder Amazon mal aufschlägt, dass man dann sich da mal so ein Wochenende gibt und das mal durchzieht. So, und dann total verstört aus der Wohnung läuft. Ja, mit drei Flaschen Met und so einem Bärenfell umgehängt vielleicht und so einer selbstgebauten Axt vorm Fernseher sitzen und brüllen. Ja, damit bist du aber Nordländer in dem Fall. Damit bist du ja aus dem hohen Norden. Es gibt das vergessen ja immer viele. Die erste Folge geht ja immer so los da oben. Aber alles andere ist ja durchaus auch sehr viel nackte Haut und sehr warme Gefilde und ja. Du meinst, ich könnte mich des Bärenfelles auch entledigen zwischendurch dann? Ja, freilich. Ach, das klingt ja aufregend. Du könntest sogar auf deinem Pferd durch die, weiß nicht, bayerische Steppe reiten. Durch die bayerische Diaspora. Ja. Ja. Laut brüllend, mit dem iPad am Sattel befestigt, um die Folge noch zu schauen dabei. Den Rest, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ihr werdet es in der Presse dann entsprechend wahrscheinlich lesen können. Irgendwie will man im Chat, dass du das Fell anlässt. Aber nur so am Rande bemerkt. Wie? Wer? Was? Wo? Ja, die Frage ist ja nicht Fell oder nicht Fell, sondern die Menge an Fell. Und wo und wann? Aber darunter trage ich doch die glänzende Ritterrüstung. Ah. Der Trend geht ja auch wieder zum Eigenfell. Zum Eigenfell, ja genau. Ja, okay. Bei mir ist das genau gerade im Gegenteil der Fall. Ja, du bist ja mehr in der Mauser momentan. Ja. Ja. Hast du deine Trillkörnchen nicht gescheit gefunden? 5 FU sei Dank. Ja. Genau. Nur der ganze Happen. Jawohl. Ich brauche mal eine Mauserhilfe. Das wäre eine gute Idee. Mauserhilfe. Das kann man sich bestimmt morgens ins Müsli reinstreuen. Wenn das nicht mal schon drin ist. Oh, ja, ja, ja. Jetzt kommen, ja, hier auch schon die Geronto-Themen. Ja, hier? Ja, nur. Das ist, das ist so herrlich, weil das Zeilenende brachte in Folge 41, aktuellste übrigens, brachte genau dieses Thema letztens mit und sagte, ja, seine Verwandtschaft, die unterhält sich eigentlich am Tisch eigentlich auch nur noch über Wehwehchen und Krankheiten. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott. Ja, das sind auch immer wieder so herrliche Treffen, wenn der in der Verwandtschaft am Küchen, am Kaffeetisch sitzt und dann einer anfängt zu erzählen, oh, mein Stuhlgang, der ist überhaupt nicht mehr das. Da fällt mir übrigens ein, wir haben ja jetzt Folge 41 hinter uns gebracht. Ja. Das heißt, wir haben nächste Folge Jubiläum. Folge 42, die Antwort auf alle Fragen von allem ist, oder warum? Exakt, ja, richtig. Weil wir feiern ja nicht 40 und nicht 50. 50 wird vielleicht weißes Rauschen. 45 Minuten lang. Weißer Rauch. Die 42, also falls sich irgendwer berufen fühlt, da irgendwelche Glückwünsche zu übermitteln, ja. Ja, Glückwunsch. Wir freuen uns. Entweder an Aushilfs-Jedi oder Zeilenende oder an unsere Praktikantin Marlena at die-elite.org. Ja, das unterstützen wir natürlich sehr, sehr gerne. Bis wann muss das denn eingereicht sein? Also die Folge selbst ist längst im Kasten. Wir hängen die Glückwünsche nur hinten dran. Ja. Und online gehen tut das Ganze in 2 Wochen. In 2 Wochen. Auch in 3. Mal schauen. Also wir setzen ja immer so Fragenfolgen zwischendrin. Mit denen ich so ganz ja auch nicht glücklich bin, aber wir brauchen irgendwelchen Content zwischendurch mal. Ja, kurz dazwischen elitet. Yay. Sehr gut. Ja. Dankeschön. Ein spontanes Gitarrenriff. Das hilft immer. Ich hole mir mal gerade Pflaster für die Finger. Ja, oh, jetzt hast du dich schon wieder wund gespielt jetzt, ja, mit den paar Griffen. Die Seite war scharf. Ach, ja. Sollte man mal wechseln ab und zu. Ja. Nemi, machst du Musik? Nein. Nein. Also, lange Geschichte. Ich habe irgendwann mit 16 den Schritt vom Gedichteschreiber zum Raptextschreiber gemacht. Das ist allerdings im letzten Jahrtausend gewesen. Ja. Und ich habe dann tatsächlich Stuttgart ist ja so auch ein bisschen bekannt als der Ort, wo auch ein bisschen Hip-Hop gemacht wurde. Da habe ich mal was gehört. Wie heißen die? Cola, Fanta, Bier oder so, ne? Also was stimmt, ne? Ja. Massive Töne, Freundeskreis. Ja. Bis en masse, Breitseite, deine Quelle. Sind die Fanta 4 nicht auch aus Doch, ja, ja, die Fantis, aus, ja. Aber, ja, ja, die Fantis auch, aber die hattest du ja schon erwähnt. Wir hatten noch Tim Extreme, wir hatten noch Karibik Frank, der ursprünglich mal aus Dortmund Karibik kam. Karibik Frank, geil. Und Karibik Frank hat dann irgendwann den Namen Frankie Kubrick angenommen und hat dann auch einen richtigen Plattenvertrag bekommen. Ja, ja gut, mit Karibik Frank ist vielleicht auch mehr so was für Malle. Ja, genau. Hallo, herzlich willkommen, hier ist euer Karibik Frank. Ja, und wir haben ja auch noch gar nicht so unbekannte Leute. Wir haben ja noch Crow. Wir haben noch die Orsons, also Plan B und Mackes und Tuan Kass. Also Stuttgart ist immer noch nicht tot, was Hip-Hop angeht. Ist nur anders halt jetzt. Ist nur anders. Okay. Aber dich zieht es nicht in die Richtung, noch was zu machen. Nee, ich habe 2006 das letzte Mal so richtig auf einer Bühne abfeiert und dann gesagt, okay, Kinders, Karriereende. War schön. Gut, muss nicht mehr. Ja. Ja, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau, das war am schönsten. Frühes Karriereende. Also aufgenommen haben wir danach noch so ein bisschen geschrieben, habe ich auch noch, aber so richtig den Drive zu sagen, okay, ich möchte jetzt nochmal irgendwo auf eine Bühne und live gehen und was weiß ich, nee, muss nicht sein. Ja, das macht er mit der Elite dann wahrscheinlich mal irgendwann oder was. Live-Events. Ja, das ist ja so ein Phänomen, das verstehe ich ja noch nicht so ganz, wo das auf einmal herkam. Also wir hatten ja normalerweise, gab es ja so diese Podcast-Geschichten, die hatten halt so, keine Ahnung, 10.000 Hörer und waren dann so CAE oder sowas. Oder 100.000 Hörer und CAE. Ich weiß, Tim dreht sich jetzt wahrscheinlich gerade. Nee, tut er nicht, der hört das nicht an hier. Kannst du sagen, was du willst. Ja. Und wenn, wüssten wir das dann mal. Und werden natürlich mit 10 Fingern auf dich zeigen. Nein, aber früher hast du ja so, keine Ahnung, Hausnummern von 10.000 oder 100.000 Hörern irgendwie in deiner Download-Statistik gehabt und hast dann gedacht, okay, wer ist das bitte? Und heutzutage hast du so irgendwie Podcasts, die gehen mal spontan hier das Theaterhaus in Stuttgart füllen. Mhm. Ja. Und das sind ja dann durchaus auch mehr Leute als jetzt nur diese paar Hörerlein, die man früher halt teilweise hatte. Also wenn ich so überlege, ich mache Podcast seit 2008. Ich glaube, meine Zahlen waren nie so, dass ich sage, wow, Wahnsinn, wir füllen damit jetzt erstmal kurz eine in der Arena. wir füllen damit doch mal jetzt ein Lokal. Also, das ist eine Scheune, Murph, die kriegen wir nie voll. Oh, und dementsprechend, ich staune auch darüber, dass verschiedene Podcast-Formate inzwischen so Läden wie das Babylon oder das Theaterhaus füllen. Also da ist dann schon so, okay. Ja gut, die kleine Kneipe ums Eck, die tut's ja auch erstmal für den Anfang vielleicht, oder? Ja. Auf irgendwelchen Geheimtreffen zum Beispiel. Auf irgendwelchen Geheimtreffen, ja. Ja, den Backhauscast live. Ja. Geschwister, 4 Bundesländer, eine brennende Kneipe. Ja, eine brennende Kneipe. Das können wir beim Frank im Garten machen dann mal. Oh ja. Ein brennender Apfelbaum. Ein brennender Apfelbaum. Hörst du die Stimme aus dem brennenden Apfelbaum? Hol mich raus! Ah, Bratapfel, sehr schön. Einer raufgeklettert sein. Aber wir wachsen stetig, ja, stetig. Das ist schön, das freut uns. Wir haben in der Zwischenzeit sogar unsere erste iTunes-Rezension bekommen. Ja, es klang in etwa so, hilft gegen den Tinnitus beim Einschlafen. Aber 5 Sterne. Ja, ich glaube. Oder ja. 4. Oder 4. Naja, immerhin. Ja, auch da staune ich. Es ist so, es hat sich in der Zwischenzeit so gespotified. Jedes Mal, wenn ich mit irgendwem drüber spreche, ja, ach, du machst Podcast, ah ja, gibt's euch auch auf Spotify? Und ich meine, auf was? Bin ich nicht. Auf Spotify. Auf was? Gibt's uns? Ja. Muss man erstmal hinkommen. Ja, eigentlich kommt man ganz einfach auf Spotify. Ja. Wie denn? In der Zwischenzeit gibt es einen Podcast-Dienst, bei dem du kannst Podcasts aufnehmen und die löten dich direkt auch bei Spotify rein. Okay. Also ich weiß, ich kenne das von Podigy, die machen das. und Podcaster macht es auch. Aber wenn du, glaube ich, das selber alles machst und hostest, ist schwierig damit, mit irgendwelchen Formularen. Genau, ja, nee, Libsyn gibt's noch. Ja, dann wird es irgendwie schwierig, wenn du da so als Privatperson aneierst. Ja gut, ja. So wirklich den Drang da hinzugehen hat man ja auch nicht, weil wenn ich das richtig verstanden habe, nimmt sich quasi Spotify das, was du produziert hast, schmeißt es auf die eigenen Server und du hast damit aber auch kein Zugriffsrecht mehr dann. Ganz so ist es nicht, aber die holen das schon, das Audio holen sie schon von da, wo du es abgeliefert hast. Also bei Podigy ist es so, das liegt weiterhin bei Podigy und da wird es auch abgerufen, wenn du es hörst auf Spotify. Mhm. Geht auch in die Statistik mit rein. Okay, da ging nur um die Frage, wenn du es selbst hostet. Ja, genau. Dann wird es schwieriger, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, also ich habe das ja spaßeshalber gemacht mit einem von meinen Projekten und naja, so groß ist da der Zuspruch nicht. Also das glaube ich, das lohnt sich auch mehr für die richtig Bekannten. So als kleiner Hobby-Podcaster brauchst du dir da, glaube ich, keinen großen Klimmzug machen extra, um da irgendwie hinzukommen oder so. Das macht gar keinen Sinn. Wo ich auch staune, ist tatsächlich, wie das ganze Sex-Podcasting aus dem Nichts auf einmal auftauchte und teilweise Podcasts aus dem Nichts auftauchten, wo du dann aber auch so nach der zweiten oder dritten Folge oder nach der zweiten Folge schon so auf Spotify hattest und fingen dann schon an und hatten dann auch schon irgendwelche, da ist dann so dieses, eigentlich sitzt da gar kein Podcaster, der einfach Bock auf einen Podcast hat, sondern da sitzen einfach irgendwelche Leute, die schon ein größeres Medienthema sind, also so eine Medienpräsenz haben und die dann quasi noch ihr Format nach, so quasi alle à la Böhmermann und Olaf Scholz. Ja, dann klar, da geht es auch schneller, ne? Wenn du so Leute ins Boot holst, das zu machen. Ist auch, glaube ich, teilweise vom Radio gefeatured, das Zeug. Dann gibt die haben auch schon den einen oder anderen, der da in die Richtung schlägt. Ja, ich meine, die meisten machen ja auch einen auf Scholz und Böhmermann. Ja, genau. Kalte Hose-Podcast oder irgend so. Keine Ahnung. Ja. Ja, wir werden gerade im Chat aufgefordert, wir sollen mehr über sexuellen Waffelfetisch reden. Vielleicht schaffen wir es doch noch nach Spotify. Das nehme ich doch mal als guten Anlass und würde mal so langsam aber sicher Richtung Wanderwaffeleisen schwenken wollen. Und vor allem, ich glaube, die neue Auslösung. Auslösung. Auslötung. Die neue Auslosung steht ja ins Haus. Und genau. Frank, du weißt da mehr drüber. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass unser Wanderwaffeleisen schon besungen wird. Ich führe das mal gerade vor. Mhm. Mein Name ist Wanda, Wanda, das Wanderwaffeleisen. Ich gehe gern auf Reisen im Podcastland. Yay! Ja, vielen Dank an den Planet Kai an dieser Stelle. Sehr schön gesungen und die Applaus-Taste ist kaputt. Ja. Damit ist er natürlich bei den Bewerbern dabei. Ja. Er hat heute geschrieben, er könnte jetzt nicht live hier sein, deswegen mussten wir ihn halt einspielen. Sonst hätte er das auch bestimmt live eingesungen. Und ja, ganz herzlichen Dank an diesen Song. Sehr schön. Ja. Das Wanderwaffeleisen geht ja tatsächlich gern auf Reisen und es ist ja der Wahnsinn, wie ihr euch immer wieder drum bewerbt. Wir haben jetzt auch wieder in der Auslosung 14 Kandidaten und mitunter ist das auch ganz eine ganz kreative Sache, wie ihr euch bewerbt mit Gedichten, Liedtexten oder auch mal aus dem Auto raus, wie der Herr Gérard. Wir unterbrechen die folgende Sendung für eine wichtige Kurzmitteilung. Gesucht wird das Wanderwaffeleisen. Wo ist es? Warum ist es nicht bei mir? Wann kommt es wieder zu mir? Fragen über Fragen, die die Welt momentan nicht beantworten kann. Naja, dann bleibt mir halt nur zu singen. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir in der Küche allein. Mehr brauche ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Hashtag Wanderwaffeleisen. Kein Alkohol am Steuer. Was willst du machen, wenn du die Hände voll hast? In der einen Hand die Bierflasche, in der anderen Hand die Kippe und Lenken macht man mit den Knien. Ja, das Ganze kam als Video, gell, wenn ich das richtig weiß. Ja. Das auch ganz lieben Dank für auch diese tolle Bewerbung. So kann man das halt auch machen. Und der Klaus stellt uns jetzt vor, wer diesmal alles dabei ist. Das mache ich sehr gerne. Es sind 14 Kandidaten und Kandidatinnen. Auf der 1 haben wir gehört, der Planet Kai. Auf der 2 haben wir die Uli vom Uliversum. Dann haben wir auf der 3 Book Vortex. Wer immer das ist, aber da gab es einen kurzen Dialog auf Twitter auf jeden Fall mit der jungen Dame. Das hatte mit Heißhunger auf Waffeln zu tun. Ja, irgendwas, genau. Der Stefan Minak, soweit ich weiß, ist der ein Teil vom Sunday Morning Podcast. Dann Spielbrett Erde, das ist der Christian, der Umwomukum. Der Girard per Telegram, haben wir gehört, auf Video. Ich spreche nochmal an, wenn ich darf, haue ich das auch auf Archive.org hoch, da kann man sich das mal angucken dann noch. Und dann die feine Frau Steffi und ihr Krümelkind hat sich wieder beworben. Der Grillzombie ist wieder dabei. Der Popschutz-Podcast ist dabei. Der Chris, das ist der busfahrende Kollege vom Daniel Bialas. Vielleicht hat ihn der ein oder andere in der Krümelschublade schon mal gehört. Mhm. Dann haben wir den Jörg, den Bobson Bob dabei, den Arne, die Gerichteküche und auf Platz 14 der Liebeskönig. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, wer es diesmal wird. Wir haben, welches Losverfahren haben wir dieses Mal gewählt, Frank? Ja, ich habe also wieder jede Menge Kosten, aber keine Mühen gescheut, um hier Lose zu basteln. Was sich im Fortschreiten der Chemotherapie immer als komplizierter erweist, aufgrund der Dingsbestörungen hier, ne? Ja. Aber also, jetzt hat funktioniert, es sind alle Papierchen in die Strohhalme drin. Ach so, um übrigens... Plastik-Trinkhalme. Genau, um da übrigens schon mal für Beruhigung zu sorgen. Ich habe genug vorbereitet, sodass die Bundesregierung die Dinger ruhig verbieten kann. Ich kann noch jede Menge Lose herstellen. Also ab 200 Bewerber wird es allerdings eng. Dann müssen wir uns ein neues Format suchen. Da müsste ich dann auf ein gleichwertiges Naturprodukt umstellen, nämlich den sogenannten Strohhalm. So, ja, jetzt ist es so, dank der modernen Technik brauche ich jetzt nicht in den Westflügel eilen, um das Kamerakind herbeizubitten. Der ist ja quasi online und ich hoffe, Ned, du hörst uns und schmeißt mal eben das Headset auf den Laptop und kommst mal eben hier ZM zu mir. Ah, da, ja! Oh, ist direkt auf der Push-to-Talk-Taste gelandet. Wie schön, dass es kein Feedback gibt bei solchen Geschichten hier. Genau. Drop your mic. So, wir haben die High-End-Kamera auch schon wieder vorbereitet. Sie drücken auf den roten Knopf. Bitteschön. Ja, 14 Lose in dieser Lostrommel. Ich gucke mal in die Kamera. Bitte recht freundlich. Bitte lächeln Sie jetzt. Erstmal gut mischen, versteht sich. Ja, vielen Dank an die Firma Tupperware an der Stelle für diese tolle Erfindung. Ich weiß nicht, warum ich das hier ausklopfe. Das braucht man eigentlich nur beim Sahneschlagen, gar nicht beim Lose mischen. So, und dann greife ich mal hinein in den Lostopf. Ich habe ein Los in der Hand. Ich habe auch gar nicht lange drin rumgewühlt in dem Lostopf, sondern ich habe einfach das nächstbeste genommen. So, und das hätte ich jetzt gern hier raus. Ich muss mal gucken, ob ich das diesmal so hinkriege. Nicht wieder pusten, das funktioniert eh nicht. Nee, das mit dem Pusten ist so eine Sache. Ich habe den Zahnstocher verlegt, womit ich das... Oh, das wichtigste Werkzeug bei der ganzen Auslosung. Ach, da ist er. Ach, ein Glück. Sonst hätte ich doch so lange da reinblasen müssen, bis das... So. Ich habe das Los dem Strohhalm aus Plastik entnommen. Und gewonnen hat diesmal Spielbrett Erde. Ach, super. Yay! Glückwunsch an den Christian. Yay! Das heißt, er muss nicht mehr alleine wandern. Das heißt, wo geht das jetzt hin? So. Das heißt, es geht rein von Geografie her, geht es zurück in den Süden. Adresse bekommst du von mir dann bei Gelegenheit. Zurück in den Süden heißt, Stuttgart ist nicht... Ja, es geht ins Allgäu. Oh, also an die Grenze. Ja. Eine Grenzübertritt. Nicht ganz. Das heißt, es wird kurz hier bei mir zu Hause vorbeigefahren werden, dann kann ich winken und dann geht's noch weiter in den Süden. Ja, sehr gut. Ja, lieber Christian, ja, ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn. Ja, wir sind gespannt, was du dann damit anstellst, ob du das mit dem Notstromaggregat irgendwo beim Geocachen mitnimmst oder ob du versuchst, das Waffeleisen auf ein Feuer zu legen und dort Waffeln zu backen. Ja, wir werden es hören. Ja, ja, sehr cool. Das ist gut. Sehen. Genau. Ja, das ist prima. Das heißt, ja, die Einladung steht dann natürlich auch, uns hier zu besuchen. Bin ich aber, glaube ich, guter Dinge, dass der Christian auch kommt, nehme ich mal an. Ja. Das würde ich jetzt auch mal stark vermuten, dass der das tut. Ja. Ja. Das heißt, du kannst auch das Wanderwaffeleisen den Lebenslauf dann wieder weiter updaten an der Stelle dann, gell? Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben den ja schon einmal zu irgendeinem Stand vorgelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo du stehen geblieben bist. Wo wir stehen geblieben sind. Vielleicht kurz zusammengefasst, begonnen hat das Ganze ja im Februar 2017 und war dann im März 2017 mal erst beim Planet Kai und hat dort Waffeln gebacken, die dann nachher zur herzhaften Suppe mit Maggi gegessen wurden. Im April 2017 war es beim Hatti, der den Umkarton ja mit einer Axt geöffnet hat, um dann anschließend mit dem Waffeleisen Bierwaffeln mit Augustiner Hellem übrigens zu backen. Das, also das ist auch mein Opfer. Genau. Im Mai 17 war es dann beim Gérard, in Gérards Welt sozusagen, in der Hauptstadt des Eierlikörs. Und da musste natürlich der Eierlikör als Zutat in die Waffeln hinein. Im Juni 17 dann zu Gast beim Vogtländer Starkoch im Exil in Baden-Württemberg. Dort hat es dann die erste Weiterbildung gemacht, nämlich zum Kontaktgrill, und hat dort Schnitzel à la Ralf Meyer vom Nebensprechen-Podcast, zu backen gelernt. Im Juli 17 war das Wanderwaffeleisen im Sauerland bei den Menschen, wo Mädchen noch wilder als Kühe sind. Beim Stefan. Genau. Und da wurde ungelogen, ich kann es nicht anders sagen, Whisky in den Waffelteich mitgepackt, und das fand das Waffeleisen eine großartige Idee. Im August 17 hat sich die Frage gestellt, was um Himmels Willen sind Grumbeere? Wir haben dann gelernt, dass Grumbeere im Wesentlichen Kartoffeln sind. Kartoffeln, klar. Genau, und die Oma vom Elitehörer hat dem Wanderwaffeleisen dann ein Rezept beigebracht, wie man Waffeln mit Grumbeeren oder aus Grumbeeren herstellt. Ja. Genau. Riefkuchen. Sozusagen Riefkuchen. wird der Rheinländer sagen. Ja. Im September 17 war das Wanderwaffeleisen dann ganz in meiner Nähe, und ich habe es nicht gesehen, in der Domstadt zu Kölle. Und der gute Markus hat dann wie ein Wilder dort Waffeln gebacken für seine Family und hat keine einzige abbekommen. Und er hat ein wunderbares Waffelrezept mitgegeben. Ich habe so das ein oder andere Foto aus diesem Logbuch hier auf meinem Rechner. Und da ist eine Zutat drin, die dem Grillzombie nicht ganz klar war. Er hat, glaube ich, Flüssigseife gelesen. Habe ich die ersten 30 Male auch, als ich das gelesen habe. Ja. Es ist aber wohl Flüssigsüße. Ach, so macht's nur einen Sinn. Oder Flüssigei. Flüssigseife. Jo, im Oktober war es dann bei der Frau Hui, die keine Podcasterin, sondern sozusagen die erste Hörerin ist, die dann diesem Waffeleisen eine Fortbildung zum Sandwichmaker, übrigens gefüllt mit Cheddar und Spinatresten, gegönnt hat. November 17 war es bei den Cinematic Smash Bros. Das geht mir nicht so gut von der Zunge. Cinematic Smash Bros. Ja. Genau. Und hier wurde das Wanderwaffeleisen zum Punktehalter und zum Baxter. Dazu muss man wissen, die zoffen sich dann über Filme und wer dann gewonnen hat, der kriegt einen Punkt auf dem Punktehalter. Ja, im Dezember 17 und im Januar 18, also etwas über das Jahr verlängert, war das Wanderwaffeleisen dann das erste Mal richtig auf Wanderschaft, nämlich auf dem Brocken im Harz. Danach hat es dann eine wirkliche Fortbildung von den Kochprofis der Gerichteküche bekommen und hat gelernt, Döner-Mettwaffeln herzustellen. Das war ein wunderschönes Familienevent, das hier als Podcast auf unserem Blog auch oder in unserem Stream auch erhalten ist. Im Februar 2018, da ging es hoch hinaus ins Eifelland und noch höher hinaus in das Universum. Und die gute Uli hat eine ganze Waffel-Witch-Saga zusammengebastelt, herrlich. Mit Kassler Sauerkrautwaffeln, Karnevalswaffeln, Erbsenbasiswaffeln. Inklusive Büttenrede. Inklusive, ja, herrlich, ja. Mit der Büttenrede. Ja. Großartig. Und dann eine Waffel, über die der Mantel des Schweigens gebreitet wurde, und den lassen wir auch darüber. Genau. Im März 18 ging die Reise etwas nördlich weiter, nämlich nach Hannover. Und nach 15 Monaten Lebenszeit bekam das Wanderwaffeleisen seinen ersten Namen, nämlich Waffelchen wurde es dort liebevoll genannt. Später dann Wander. Und ja, da hat der Popschutz-Podcast eine wunderbare Stadtführung durch Hannover dokumentarisch festgehalten und hat Toblerone und Schokobons zum Backen von Waffeln verwendet. Im April war das Waffeleisen dann in Hamburg beim Rikscha Andi, hat dort auch eine Stadtführung bekommen und auch Wanderwaffeln gebacken. Ja, und dann war es jetzt in Stuttgart und wird Stuttgart dann verlassen in Richtung Allgäu. Ja, so viel. Ich glaube, wir laden das mal als PDF hoch, da kann man es nachlesen. Ja. Die Holde weilt ja leider dieses Wochenende gar nicht hier, sagte aber am Mittwoch, bevor sie dann das Haus verließ, den schönen Satz, machen wir heute Abend nochmal Waffeln? Wie nett. Also wir haben tatsächlich, ich hatte ja tatsächlich auch überlegt, das Zeilenende mal so, aber da hat sich dann tatsächlich auch Heimaturlaub des Zeilenendes plus verschiedene andere Termine, es kam also nicht dazu, dass die Elite tatsächlich das Wanderwaffeleisen einem Elite-Test unterzogen hat, aber ja. Das kann ja noch werden. Ich werde das Zeilenende einfach nötigen, sich jetzt jedes Mal zu bewerben. Ja. Okay. Klingt nach einem Plan. Ja. Ja, Bob schreibt gerade auch, dass die Leute, die da teilnehmen, in seine Abnehmgruppe beigetreten sind. Ich muss dazu sagen, das ist tatsächlich der Grund, warum man sich das Wanderwaffeleisen holen sollte, weil man danach dann tatsächlich nicht mehr das Waffeleisen hat und dann hat man die Zeit. Meine Abnehmgruppe. Ja, gut. Kann man so machen. Ja, nee, Waffeln, da muss richtig alles rein. Ich glaube, das geht nicht irgendwie. Nein, mit wenig Fett. Das schmeckt nicht. Dann schmecken sie nämlich furztrocken. Dann werden sie furztrocken. Und da dürfen wir nochmal dran erinnern, die ganze Aktion war ja unter anderem auch gedacht, um diese Amazon-Rezension eindeutig zu widerlegen. Das, ja, ich denke, das ist eindrucksvoll gelungen an der Stelle. Ich glaube, ja. Das auch. Das müsste man mal zusammenrechnen, wie viele Kilometer das jetzt sind, wenn man die einzelnen Städte mal zusammenzieht. Das wäre mal was für einen langweiligen Sonntagnachmittag mit Regen. Da könnte man sich auf Google Maps das mal zusammenklicken. Oh Mann. Prima. Sehr, sehr gut. Ja. Was machen wir jetzt? Wir spielen immer ganz gerne, genau. Eigentlich, wenn man hier. Mal jetzt spille. Dann spielen wir doch mal. Und ich habe diesmal gar nichts vorbereiten sollen, müssen, dürfen, sondern unser Special Guest hat sich was ausgedacht und deswegen haben wir heute den Nett mit an Bord. Und ja, ich bin mal gespannt, was kommt. Ich weiß nur vage, was jetzt gleich passiert. Das heißt, lieber Nemi, ich bin genauso hilflos wie du jetzt gleich mit dem jetzt kommenden Quiz und dann schauen wir mal, wie wir da durchkommen. De facto ist das so, das war jetzt die einzige Möglichkeit, um den Klaus mal auch mit ins Quizen reinzubekommen. Bisher vielen Dank dafür. Musste ich ja immer alleine herhalten gegen unseren Gast. Und okay. Jetzt bist du auch mit dabei und ja. Lieber Nett, stell mal vor, was du da vorbereitet hast. Also dieses Quiz, was wir jetzt machen, das besteht daraus, dass ich den Katalog der modernen Hausfrau durchforstet habe und dann sind dort einige Sachen abfotografiert worden und das Quiz wird gleich so laufen, dass ich euch die Überschrift vorlese und ungefähr sage, in welche Kategorie das reinfällt. Dann hat jeder einen Versuch zu raten. Und dann werde ich mit Hilfe des Textes, der daneben steht, das Ganze auflösen. Und wenn jemand das richtig rät, kriegt er einen Punkt. Und wenn es keiner richtig rät, dann kriegt halt keiner keinen Punkt. Oh, da ist der Frank ja gewaltig im Vorteil. Ich glaube, der hat das Ding ja auf dem Klo liegen als Lektüre wahrscheinlich, oder? Die Holger hat es irgendwie auch in ihrem Stapel liegen, aber ich habe es weit genug davon weg. Ja, okay. Also ich habe das Internet aus wie immer, wenn ich podcaste. Das heißt, ich werde nicht mal googeln können. Geguckt wird nicht. Na dann. Genau. Punktestand hältst du fest, Nett, oder soll ich einen Zettel und Stift? Ich habe einen Zettel vorbereitet. Ach, hervorragend. Na denn. So, dann Mann los. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich beginne mit der mit der ersten Überschrift und die lautet zarter Schutz und das fällt in die Kategorie sowas Garten und Balkon, würde ich jetzt mal grob sagen. Zarter Schutz. Ja, aber nicht im Garten oder am Balkon. Und zarter Schutz bei der modernen Hausfrau. Jetzt müssen wir mal überlegen, was das sein könnte. Also nehme ich einfach mit überlegen und reinbrüllen, wenn du irgendeine Idee hast. Ich denke gerade nach. Also ich denke so in Tischdecken oder so Auflagen für die Gartenmöbel. Okay. Mhm. Ich sage mal, das ist ein Netz, um die Tomatenpflanzen abzudecken. Okay, was sagst du, Papa? Das ist eine Haube, um einen Rasenmäher abzudecken. Auf dem Balkon. Im Garten. Am Garten und auf dem Balkon. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Der Nachtzug im Chat sagt Mückennetz. Oder Kuchenhaubennetz. So, jetzt also. Das ist auch eine Sonnencreme für den Gärtner. Obstnetz. Ja, irgendwas. Hauchzartes Obstnetz. Möglicherweise ist auch noch eine Flüssigkeit, die du einfach irgendwo drauf sprühst, so als Imprägnierung für irgendwas, aber Zarterschutz. Soll ich das Ganze mal auflösen? Ja, bitte. Ja. Ungestörte Erholung in den lauen Abendstunden auf dem heimischen Balkon. Eine angenehme Vorstellung, wenn dabei nur die lästigen Mücken nicht wären. Abhilfe schafft dieses Moskitonetz. Bringen Sie es einfach an Ihrem überdachten Balkon an und schon genießen Sie frische Luft und tolle Aussicht, jedoch ohne störende Insekten. Das heißt, der Nachtzug hätte es richtig gehabt, aber von euch dreien hat es leider keiner richtig. Dann ist das ein Punkt für den Quizmaster. Ich warte jetzt immer, bis der Nachtzug getippt hat. Der macht das beim Ungelogen auch immer. Mückennetz. So. Zarter Schutz. Als nächstes hätten wir die Überschrift: Haben Ihre Pflanzen gesunde Füße? Bitte? Haben gesunde Füße? Füße? Ja, das ist die Überschrift. Haben Ihre Pflanzen gesunde Füße? Da wird es ein Dünger sein. Oder Haben ihre Pflanzen gesunde Füße? Die berühmten Blumentopferde. Blumentopferde, genau. Oder das ist natürlich ein Pflanzenkübel, das kann natürlich auch sein. Also so vielleicht, es ist ja mit den Füßen so, die setzen ja auch schon mal so Pilze an, wenn sie so nicht richtig trocknen können. Vielleicht ist das so irgend so ein Mittel gegen Blumenfußpilz also, oder irgendwas in der Richtung. Ja, oder das ist einfach nur der klassische Blumenkasten. Kann ja auch einfach nur ein ganz entspannter Blumenkasten sein. Ja, oder diese, es gibt doch so Blumenkästen, da hast du extra noch so ein Plastikwändchen unten drunter, damit dann sich das Wasser da fängt. Also der Nachtzug sagt Wasserablauf. Ja, das ist schon meinst du so kleine Dachrinnen, die das außen an die Blumenkästen, so wie beim Fallerhäuschen dran bastelst, oder wie muss ich mir das vorstellen? Dann? Ja, also ich sag, das ist so ein Untertopf, Untersetzer, Topf, Blumen, Untertopfsetzer, so. So, dann löse ich mal auf. Und zwar geht der Punkt nämlich an den Klaus. Und zwar geht das weiter mit, falls nicht, sollten Sie Ihre Pflanzentöpfe auf solche Untersetzer stellen. Sie halten Ungeziefer fern, schützen vor Staunässe und kalten Böden. Ah. Ein Untertopf. Ein Punkt für mich. So. Germany, 12 Points. Damit führst du aktuell. Ja. Nein, nett führt, nein. Ich bin durcheinander. Die nächste Überschrift lautet filigrane Gäste frisch eingeflogen. Was? Aus welcher Kategorie ist das denn? Das gehört in die Kategorie Gartendekoration. Das sind Gartenzwerge. Filigrane Gäste frisch eingeflogen. Klaus hat Gartenzwerge abgegeben. Kleine Gartenzwerge, ganz filigran gearbeitet von kleinen Händen. Frisch eingeflogen. Ach, eingeflogen. Hm. Nee, ich bleib bei den Gartenzwergen. Gartenzwerge, was sagst du, Papa? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das sein könnte. Ich würde aber auch auf irgendwelche chinesischen irgendwas Vögelchen, Tinnef, Gedöns, Titten, die man sich da irgendwo im Garten hinstellt und sagt, guck mal, ich habe einen Vogel. Ja, die klassischen pinken Flamingos, die jetzt doch irgendwie jeder wieder hatte. So, dann löse ich mal auf. Es tut mir sehr leid, Papa, aber damit bist du als Einziger mit 0 Punkten. Der Aushilfs-Jedi hatte nämlich recht, und zwar aufrecht und stolz zeigen sich diese 6 Flamingos in den Gartengebeten. Ob einzeln, gruppiert oder in Reihe gesetzt, um zum Beispiel Beete voneinander abzugrenzen. Diese kleinen rosafarbenen Exoten sind ein hübscher Blickfang zwischen all dem Grün. Filigrane Abtrennung. Wie viel Flamingos brauchst du für eine Mauer, bitte? In Kilogramm oder in Stück? Die 6 Flamingos wäre auch ein schöner Bandname für 6 Leute, die nur ein Bein haben. Dabei Querflöte spielen. Dabei Querflöte, oh, Entschuldigung. Eine Piratenband. Eine Piratenband, ja. Genau. Ich und mein Holz. Jo. Die nächste Überschrift lautet für den Befreiungsschlag. Für den Befreiungsschlag. Fliegenklatsche. Ich sag Fliegenklatsche. Am besten so eine elektrische, die aussieht wie so ein Tennisschläger. Was ist denn die Kategorie? Ja, die Kategorie geht in Richtung, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Ohne es zu verraten am besten. Ja, das die Kategorie ist Fliegenklatsche, schwer. Sag es doch. Für den Befreiungsschlag. Boah. Ja, ich glaube, Klaus hat recht. Ich meine, das klingt schon nach Fliegenklatsche. Fliegenklatsche irgendwie. Ist einfach, ja. Ellie sagt auch Fliegenklatsche. Ich glaube, wir sagen alle Fliegenklatsche. Damit habt ihr alle recht, aber der Klaus hat es perfekt aufgelöst, und zwar eine elektrische Fliegenklatsche in Tennisschlägerform. Wow. Der Text darunter lautet: Wo Mücken zur Plage werden, hilft Mückentennis. Triebebatterie setzt das Gitter unter Spannung. Das überlebt keine Mücke. Was sagt der Quizmaster? Wer kriegt den Punkt? Ich würde sagen, ja, das kann man so sagen. Ich hätte ansonsten vorgeschlagen, dass der Klaus den Punkt bekommt, weil er es perfekt aufgelöst hat mit elektrisch und Tennisschlägerform. Dann hat der Quizmaster gesprochen. Die gab es hier beim Aldi Süd nämlich jetzt auch. Ah, war die auch für einen Befreiungsschlag? Nee, da stand einfach nur elektrische Fliegenklatsche. Siehste? Bei Aldi, die sind nicht so kreativ mit ihren Werbungen. Der musste erst eine moderne Hausfrau lesen, damit man einen gescheiten Titel für so ein Ding kriegt. Ja. In der Abteilung würde ich auch gern arbeiten. Gut. So, die nächste Überschrift lautet Dekoration mit Tiefgang. Dekoration mit Tiefgang. Ja. Villeroy und Boch. Das ist eine Regenfasstonne im Aussehen eines Bierfasses. Dekoration mit Tiefgang. Ich sag Aschenbecher. Das klingt nach Vase. Soll ich mal auflösen? Nach was? Warte mal, was hat der Aushilfsjedi jetzt getippt? Eine Blumenvase. Vase. Eine Blumenvase. Ah, Blume war's. Okay, ich lese mal vor. Zauberhafte Dekoration, praktisches Accessoire, spiritueller Begleiter. Das alles ist dieses Set aus Buddha-Figuren, Teelichthalter, Schale und Glassteinen. Gib jedem Raum einen spirituellen Flair. Wie kann man nur ohne leben? Das weiß ich nicht. Dekoration mit Tiefgang, ich bin kaputt. Ein Buddha-Brot. Spiritueller Tiefgang, naja. Yep. Ein Plastik-Goldfisch für den Tag, auch nicht schlecht. So, ein das nächste ist vielleicht. Für den Tag. Ja. Das nächste ist vielleicht schon ein wenig zu sehr verrannt, aber es ist mit Bestseller betitelt und die Überschrift lautet: Die drei von der Panierstelle. Ah. das kenne ich. Mehlei-Semmelbrösel. Das sind so drei grüne Plastikschalen, die ineinander klicken kannst, um dann da Mehl und Ei und Semmelbrösel nebeneinander zu haben. Dann kannst du dich von links nach rechts mit deinem Schnitzel durcharbeiten und dann ganz rechts in der Pfanne ablegen. Ja, da gehe ich jetzt einfach mal mit. Ja. Ja, ich sag drei Teller, weil Elli das sagt. Drei Pappteller. Drei Pappteller. Also es ist tatsächlich ein wenig unfair, weil der Papa das ja jetzt schon wusste, aber es sind tatsächlich drei Plastikschälchen, die man einfach ineinander klicken kann. Ja, ich hätte erst überlegt, was kommt noch zum Schnitzelbatscher dazu? Aber da ist ja nichts mehr. Nee, das ist nur das. Vorher ein bisschen Gewürz oder nachher und los geht's. So, den Punkt würde ich dann mal meinem Vater einfach mal zuschreiben, da das ansonsten ein wenig zu blöd wäre. So, es gibt noch, die nächste Kategorie nennt sich Weniger ist manchmal mehr. Oder nicht, also die nächste Überschrift ist Weniger ist manchmal mehr. Bob's Weniger ist manchmal mehr? Bob's ja, das ist Damenunterwäsche. Achso, Damenunterwäsche. Weniger ist mehr. Ich bleib bei Damenunterwäsche. Ja. Ich würde darauf tippen, das ist ein elektrischer Langhaarschneider. Ich würde sagen, es ist eine Dosierhilfe. Eine was? Eine Dosierhilfe, also zum besser dosieren. So. Wenn du quasi weniger ist manchmal mehr, also im Sinne von... Ah ja, verstehe. So mit Öl oder Salzstreuer oder so in die Richtung oder was, oder? Ja, damit man sich nicht zu viel Chili aufs Essen macht. Okay. Ja, dann? So, die Auflösung ist, wenn Sie nur eine kleine Portion auf Temperatur bringen müssen, zum Beispiel Milch für eine Tasse, Butter zum Backen oder ein Spiegelei, ist dieses kleine Milchtöpfchen mit Ausgießer und dieses kleine Pfännchen ideal. Ah, Puppenküche. Eine Form von Dosierhilfe quasi. einfach klein machen. Eigentlich schon. Also Dosierhilfe könnte man fast durchgehen lassen an der Stelle, würde ich ja auch meinen. Das muss der Quizmaster entscheiden. Ja. Dann wird da jetzt dem Jedi ein Punkt zugesprochen. Yay. Damit liegst du wieder hinten alleine, Papa. Das kenne ich ja schon. Lasst mich ruhig liegen. Lasst mich schön mal allein zu sein. Ich fühle mich irgendwie so ganz... Wobei das weniger ist mehr ja eigentlich eine gute Sache ist. Ich hab die Tage jetzt hier einen Curry aufgesetzt und hab mir da natürlich mal die Brennwerte von Kokosmilch angeschaut. Und daneben stellst du halt normale Milch. Ja, weniger ist manchmal ganz schön viel mehr. Ich dachte, dir wäre das Currypulver da reingefallen. Currypaste. Ja, Paste. Auch nicht schlecht. So, die nächste Überschrift, die ich noch vorbereitet habe, nennt sich Nie mehr bücken, darüber freut sich ihr Rücken. Nie mehr bücken, darüber freut sich ihr Rücken. Steht da Bestseller drüber und das ist diese Flaschenpfandkralle? Nee, das ist es nicht. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Nie mehr bücken, darüber freut sich ihr Rücken. Ja, das ist Kinder im Abo. die kann man dann immer sagen, bück dich mal, dein Rücken ist ja jünger wie meiner. So habe ich das zu Hause gelernt. Dein Rücken ist ja jünger wie meiner und da muss man Dinge aufheben. Also Kinder ja, im Abo von der modernen Hausfrau. Wenn es kein Greifarm ist, dann... Ich hätte auch gesagt, irgend so eine Aufhebhilfe, aber keine Ahnung. Aber hat er gesagt, ist es nicht. Nee, eine Aufhebhilfe ist es nicht. Bücken. Ja gut, wenn man sich nicht bücken muss, dann ist es vielleicht the oven, wie man hier sieht. Ja, oder das ist einfach eine stinknormale Isomatte, weil wenn du eh schon liest, brauchst du dich auch nicht bücken. Ich glaube, das ist so ein Regal, wo man die Getränkekisten reinstellen kann. Ah. Also ich rufe das ist einfach so nur ein Regal. Es ist einfach nur ein Regal, was halt eine gewisse Höhe hat. So, ja. Jetzt sind wir gespannt. Boah, das hat, glaube ich, die Hausfrau nicht. Nach einem Arbeitstag rund um Haus und Hof schmerzt ihr Rücken, sodass der verdiente Feierabend zur Qual wird. Um das zu vermeiden, haben wir den Fugenreiniger ins Programm genommen. Denn damit reinigen sie die Fugen zwischen Platten und Pflasterflächen in aufrechter, bequemer Haltung. Ah, das ist nach Feierabend auch noch draußen so ein Moos aus der Ritze kratzen. Also wie so eine Art Kercher oder was? Nee, ich glaube, da oder ist vorne so eine Drahtbürste dran oder sowas. Kann das singen? Genau, Nachtzug. Ein Flammenwerfer. Damit ist auch viel geholfen, auf jeden Fall. Du kannst auch 10 Liter Benzin der Einfahrt runterkippen und eine Kippe hinterher werfen. Das ist auch kein Unkraut mehr. Jetzt bin ich aber gespannt. Feinstaub. Aber jede Menge Feinstaub. Bin ich gespannt, wie sich das auflöst. Ja. So, ich habe noch eine letzte Überschrift vorbereitet. Und die nennt sich Ich mach mich flach. Das ist so ein Wassertank hier, 4-5 Liter, den du irgendwie zusammenklappen kannst. Wenn du die Luft rausziehst. Hier für Camping. Also ich würde jetzt ganz spontan auf diese Vakuumbeutel tippen, die man in der Zwischenzeit überall kaufen kann, wo man einfach mit dem Staubsauger die Luft raus. Das ist auch ein guter Tipp. Gibt's auch für Anziehsachen, gell? Ja, da kannst du dann einfach deine Bettwäsche, deine Bettdecke für den Winter einfach reinpacken und dann sieht die aus wie für den Sommer. Okay. Ich glaube ja, also ich weiß nicht, habt ihr auch so einen Schrank, wo Tupper-Sachen drin sind, die dann immer rausfallen, sobald man die Tür öffnet? Ja. Ich glaube, dass das so eine Dose, die gibt es übrigens auch von Tupper, nicht nur bei den modernen Hausfrauen, dass das so eine Dose ist, die man so zusammenfalten kann. Und dann ist die so ganz flach. Aber dann hieß das, du machst mich flach in der Überschrift. Aber die Überschriften sind immer nicht so richtig. Ich tippe mal auf faltbare Tupperdose. Ja, die Auflösung ist, diese Abdeckung ist so klein, dass sie im kleinsten Spalt Platz findet. Wenn Sie sie gerade nicht brauchen, ist sie im Handumdrehen groß und die perfekte Abdeckhaube für die Mikrowelle. Platzsparend, praktisch, unentbehrlich. Abdeckhaube für die Mikrowelle. Aber das ist mal eine gute Sache. Dieses scheiß Ding ist doch sowieso immer ständig im Weg oder liegt irgendwo rum, wo man es nicht brauchen kann. Das will ich haben. Bestellnummer bitte. Ich muss halt meiner Sammelbestellerin durchgehen. Die sagt jetzt nur noch Bestellnummern per WhatsApp. Nummer 63609308537. 609-8537, okay. Ja. Das ist Bescheid. Da hat sich das Quiz schon gelohnt. So. Ich mach dich flach, hieß das Ding. Nein, ich mach mich flach. Ach, ich mach mich flach. Ja. Okay. Ich. Also die Werbeagentur, die das textet, sie hat auch Spaß. Ich habe ja in der Werbeagentur gearbeitet bis letztes Jahr und kann nur berichten, es gibt ja diesen Expert-Katalog. Also es gibt ja nicht nur also diese Flyerchen Expert. Und da dahinter steckt eine Werbeagentur, die nur Grafiker eigentlich einstellt. Texte kommen meistens von Expert selber, die Produkttexte. Und eigentlich braucht diese Werbeagentur immer so ein paar peppige Texte. Und da holen die sich einfach nur von irgendwelchen Agenturen total überhaupt nicht mit irgendwelchen Produkten zusammenhängende Sprüche, sondern tatsächlich nur, schickt uns mal 5 Ostersprüche. Mhm. Und da kommt dann genau das dabei rum. Also es hat dann auch meistens gar nichts mehr, also da ist auch das Feingefühl, was denn möglicherweise auf dieser Seite sein könnte, überhaupt nicht irgendwie bis dahin. Immer drauf damit. Interessant ist übrigens, dass die ab und zu tatsächlich ihre Texte überarbeiten. Ich habe doch mal erzählt von diesem Steckdosenreiniger, wo in der Produktbeschreibung dann gesagt wird, da brauchen Sie keine Sicherungen mehr rausdrehen. Dieser Text ist jetzt überarbeitet und da kommt nichts mehr von Sicherungen herausdrehen drin vor. Vielleicht, lieber Walz Verlag, Frau Fröhlich, hieß die doch, ne? Ja, Eva Fröhlich ist verantwortlich für den Katalog. Vielen Dank für das Hören unseres Podcasts an der Stelle und dafür, dass Sie das so gut aufgenommen haben, diese Anregung, da doch mal die 50er Jahre aus dem modernen Hausfrau herauszuschreiben. Ja, Herr Quizmaster, wie ist denn das amtliche Endergebnis? Das amtliche Endergebnis lautet, dass wir ein Unentschieden haben zwischen dem Klaus und dem Aushilfs-Jedi. Ui. Oh. Hey. Da können wir gut mit leben. Yeah. Ja, da kann ich mit leben. Ich bin Zweiter. Da hätte ich tatsächlich meinen Kompagnon das Zeilenende mitbringen müssen. Der ist nämlich Produkttexter, unter anderem. Das wäre ja unfair gewesen. Der wäre hier gut aufgehoben gewesen. Wäre Wettbewerbsverzerrung. Ja, vielen Dank, Ned. Schön. Ja, gerne. Vielen Dank. Schöne Idee. Das hat mir gut gefallen. Ich würde mich dann jetzt auch für heute Abend erstmal verabschieden. Das mach mal. Vielen, vielen Dank. Ganz lieben Dank. Gerne. Ja, gerne mal wieder. Coole Sache, coole Idee. Ja. Gut gemacht. Hat Spaß gemacht. Prima. Kann der Papa das Taschengeld erhöhen. Taschengeld? Taschengeld? So. Schönen Abend euch noch. Ja, ciao. Dir auch. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Oh, jetzt hat er aufgelegt. Ich lieg mal auf. Ich bin mal weg. Sehr schön. Ja. Die moderne Hausfrau. Die haben wir jetzt aber schon oft hier mit im Programm gehabt, das muss ich sagen, aber es ist auch immer wieder erstaunlich. Ja, aber der Walz Verlag zahlt ja immer noch nichts an uns. Kann ich machen, was ja. Ich will. Du kannst auch noch 12-mal Tupper sagen, da wird auch nichts kommen. Von Dänemark bestimmt nicht. Dann habt ihr Tupper-Berater in der Familie, oder? Nee. Nein, ich war ja die Tage auf einer Tupper-Party. Ach du Schrecken. Oh. Ja, das erste Mal in meinem Leben und das war dann so, ja. Das erste Mal, da tut's noch weh, ja, das stimmt. Auch ein Erlebnis. Was hast du gekauft? Nein, ich war mit der Holden da, daher ich weniger. Was musstest du bezahlen? ich habe tatsächlich nur eine kleine Schöpfkelle noch mir geholt. Weil ich tatsächlich, wir haben eine große Schöpfkelle und ich brauche halt einfach eine kleine, schöne Plastikschöpfkelle. Eben auch als Dosierhilfe. Ja. Und ich habe mir eine Käsereibe für den Tisch hier geholt, also dass man schön am Tisch noch Käse drüber reiben kann. So. Das ist immer, die schaffen es immer wieder. Das ist auch so ein Ding, das ist nicht tot zu kriegen wahrscheinlich irgendwie, nee. Oder? Dieses Tupper-Party-Zeug da. Nee, irgendwie. Es wird ja schlimmer, es wird ja immer schlimmer. Ja. Also die gehen ja in der Zwischenzeit in Ecken in der Küche, wo du halt echt denkst, oh, was zur Hölle. Also Grill-Thematik ist da durchaus. Also dass die noch nicht das Waffeleisen haben, ist schon echt. Ja. Ja, der Waffeleisen und Tupper, Eisen und Tupper. Das wird dann eher so eine Waffelbackform. Die gibt's übrigens auch bei der modernen Hausfrau unter der Bestellnummer. Du wirst gleich rausgepiekst. Ich hab's geschafft. Ich bin beim Backhauscast rausgepiepst worden. Ich brauche jetzt nur noch modern sagen und dann kommt. Sehr cool. Shit, das ist schön. Oh, der Nachtzug schreibt gerade, mich würde ja eine Vorwerk-Teekocher-Party interessieren. Jetzt kommt wieder mir mein schlechtes Gedächtnis. Klaus, wie heißt der Podcast, der den Stulleboy veröffentlicht hat? Der hat doch mit dem Vorwerk Teekocher begonnen, um dann auf den Stulleboy zu kommen. Ja, der heißt Dübels Geheimgeschichten oder Kurzgeschichten, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Ah, Dübels Geistesblitze? Ja, genau. Sowas, ja, ne? Ja, genau. Also, Leute, da müsst ihr euch mal anhören, auch die wie hieß es? Sibylle der Silberfisch. Ja, Sibylle Ukulele der kleine Lied. Silberfisch auf Ukulele vorzutragen. Herrlich. Ja, herrlich. Einfach wirklich kurze Folgen, kurzweilig, lustig, wenn ihr einen schlechten Tag habt. Einfach mal. So Mini-Hörspiele halt, ne? Das ist wirklich großartig, wer den nicht kennt. Ist bei mir auch erst jetzt neu reingeflattert, aber habe ich schon viel Spaß mit gehabt. Der hat schon um die 400 Folgen, da kann man also sich mal immer mal so 2-3 Mal geben eigentlich zwischendurch. Das ist ganz cool. Also gerade frisch reingekommen beim Backhauscast sozusagen. Aber hier so ganz frisch so in der Auslage. Ja, dann auch hier. Nee, aber wollte ich wirklich an der Stelle anpreisen, weil das ist das echt super lustig. Selbst wenn einem ganz mies geht, kann man da gerne mal reinhören. Und hat anschließend mit Sicherheit ein Grinsen auf dem Gesicht, mal mindestens. Zumindest zucken die Mundwinkel mal ganz kurz. Ich denke schon, ja. Ja. Also nicht geeignet für den öffentlichen Nahverkehr unbedingt. Es sei denn, ist einem sowieso schon alles egal. Dann auch mit frischen Bauchverletzungen nicht unbedingt. Ja, genau. Hast du dir wieder ein Loch in den Bauch gelacht? Nein, ich habe die Hand drauf gehalten. Ja, habe ich dir ja geschrieben. Ja, ja. Du hast anhören, ja Beutel festhalten, ja. Genau. Aber bei der Silberfisch-Sibylle war es echt, das war cool. Das ist sehr lustig. Musst du dann im Liegen anhören. Ja. Besser ist das. Schraubzwinge drauf. Ja. Im letzten Backhauscast haben wir ja was versprochen, nämlich Wien-Content. Ist jetzt schon fast lang her, ne? Aber ja, egal. Kann man jetzt fast schon wieder machen. Kann man jetzt fast schon als neu anpreisen. Ja, genau. Weil der Backhauscast war in Wien. Ja. 1990. Neulich. 1990 waren wir in Wien. Wie kam das dazu? Wir haben in einer Band miteinander musiziert, die nannte sich Zeitpunkte. Und da war es so, dass eines Abends ein Anruf kam und da meldete sich ein Herr, nennen wir mal Rupp. Und der sagte, ja, mein Name ist Thomas Rupp und ich wollte mal fragen, ob ich den Hauptvertrieb ihrer Tonträger für Österreich bekommen kann. Und wir so als quasi Dorf, Feld, Wald und Wiesenband, und wir hatten drei Kassetten raus. Hochprofessionell, ohne Kosten und Mühe. Genau, und ohne Dolby B, C, S oder sonst was. Im eigenen Heimstudio produziert. Ja, und unser Papa, gar nicht faul, sagt, ja, selbstverständlich können Sie den Hauptvertrieb für unsere Tonträger in Österreich haben. Ja, und dabei kam raus, wir mussten natürlich eine Promotion-Tour machen und die ging dann durch Wien. Also wir haben dann 1990 nicht ganz Österreich bereist, sondern einige Locations in Wien und wo waren wir denn da überall? Ach du liebe Zeit. Bei der Heilsarmee haben wir gespielt. Ja, nur die großen Säle haben wir gespielt. Bei der Heilsarmee. Heilsarmee. Im Gefängnis, da ist auch das Publikum da geblieben. Ja. In einem Kinderheim und in einer Teestube oder sowas. Ich weiß ja gar nicht so ganz genau, aber so ungefähr, das dürfte es gewesen sein. So müsste der Ablauf gewesen sein, ja. Genau. Einmal zwischendurch durften wir sogar für unser eigenes Konzert dann Werbung machen. Mitten in Wien, inne der Fußgängerzone. In der Fußgängerzone haben wir dann solche Handzettel verteilt und gesagt, kommen Sie doch mal hier zu Konzert. Ja, untergebracht waren wir bei einer Familie mit Haustieren. Und da war das so, es gab da Katzen und einen Hund, einen Berner Sennenhund. Und der durfte nicht in die Küche, während die Katzen schon durften, eine unfaire Geschichte an der Stelle, aber was soll's. Und da gab's immer ein Kommando von der Hausherrin, die hieß, wo ist die Pfote? Ich meine, da musst du erstmal verstehen, du bist da als Gast und auf einmal ruft da eine unmotiviert, wo ist die Pfote? Und schon haben wir alle mal erste Hände auf den Tisch gelegt. Oder sonst. Ja, gemeint war aber der Hund, sobald der eine Pfote nur in die Küche reinstreckte, kriegte der diese Order, wo ist die Pfote? Und rannte dann einmal im Flur wild hin und her, um sich dann wieder so zu positionieren, dass die Pfote bloß nicht in der Küche lag. Ja, vor allem ist der mehrfach auch umgefallen bei dem Versuch, die Pfote aus der Küche zu nehmen, weil die so einen blöden Kachelboden hatten im Flur, wo der immer drauf ausgerutscht ist. Verlor der Hund den Halt. Dann lag der wie so ein Maikäfer auf dem Rücken. Oh, unglaublich. Ja, und genau. Und unsere Reise hat uns auch an den Prater natürlich geführt. Von hier gibt es zu berichten, das legendäre jetzt hätte ich beinahe Bobbycar-Rennen gesagt. Bobbycar-Rennen, ja, genau. Das legendäre Bobbycar-Rennen zu Wien. Go-Kart. Go-Karts, so, genau, gedrosselte Go-Karts. Und genau, da haben wir dann eine wilde Tour gerast, um Geisterbahn. Ein Prater, ja. Und natürlich bei McDonald's waren wir auch. Wir waren öfters bei McDonald's in Wien und haben den Wienern mal gezeigt, wie man mit den McDonald's-Verpackungen umgeht. Das haben wir unter anderem zusammengefasst in einer kleinen Bildcollage. Die werden wir auch in Kürze hier auf dem Blog veröffentlichen oder bei Twitter oder beides, ist auch egal. Da bitte ich jetzt schon die Bildqualität zu entschuldigen, weil diese Bilder sind alle einem Video entnommen, das mit einer VHS 1990er Videokamera aufgenommen wurde, mittlerweile 20 Mal kopiert und dann irgendwie auf eine DVD gebrannt. Aber man kann so im Groben erkennen, wer ist. Nur haben wir jetzt etwas kürzere Haare mittlerweile bekommen. Ja. Wir waren auch auf dem Fernsehturm in Wien und dazu vielleicht der kleine Audiobeweis hier. Des dreistöckigen Turmkopfes in 165 Metern Höhe. Von hier gelangen Sie in unsere beiden drehbaren Restaurants, von wo aus Sie einen herrlichen Rundblick über Wien und seine Umgebung genießen, während wir Sie mit erstklassigen Speisen und Getränken verwöhnen. Sie können von hier aus aber auch die offene Aussichtsterrasse in 150 Meter Höhe erreichen. Das war viel leichter. Nach dem Klima unter der Decke. Bitte. 155 Meter. Auf Wiedersehen. Gewonnen! Es tut mir leid. Ja, gewonnen. Dazu muss man jetzt mal erklären, stetiger Begleiter bei dieser ganzen Tour war eine Videokamera, die Fatih, glaube ich, relativ neu gekauft hatte damals, ne? Ja, genau. Und ja, was auch immer. Und die wurde wirklich zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit gezückt und irgendwo auf irgendwelche Menschen, entweder von der Combo selber oder auch auf wildfremde Menschen gehalten. Und ja, das war ja jetzt so, dass ich ja vor 2 Wochen ist schon wieder her, ne? Oder? Drei Wochen schon. Ja, 2. Vor 2 Wochen war ich ja beim Frank zu Hause zu Besuch und hatte meine mittlere Tochter dabei. Und Frank hat nichts Besseres zu tun gehabt, als genau diese DVD in den DVD-Player zu rammen und den meiner Tochter vorzuführen. Also, ja, sollte ich auch nur ansatzweise einen Hauch von Autorität besessen haben meiner Tochter gegenüber, ist der seit 2 Wochen irgendwie scheinbar in Hunsheim geblieben. Der muss mal schauen, das müsste noch irgendwo auf der Couch liegen. Okay, ich schau mal nach, vielleicht ist es noch in irgendeine Ritze gerutscht. Ja. Also kann man ja sagen. Digitalisiert man nicht und hat Technikfortschritt. Ja, kann man ja sagen. Dinge vergessbar zu machen. Ja, kann man ja sagen. Also wir waren damals, der Frank war 21, ich war 18. Das heißt, ja, dementsprechend war man halt auch damals unterwegs irgendwie. Und ja, jetzt sind unsere Kinder eigentlich so in dem Alter, ne? Zum größten Teil. Ja. Bei dir fast genau passend, gleich alt, ne? Genau. Bei mir ist noch ein bisschen Puffer drin. Aber okay. Und was uns dann auch aufgefallen ist, dass unser Vater, der war damals jünger, wie wir jetzt sind. Ja. Und das hat uns dann doch irgendwo schon abgeholt und vor allem auch mal festzuhalten, also wir haben damals zusammen Abi gemacht, das war, wir haben es ja irgendwie geschafft, zusammen die 11., 12., 13. Klasse zu machen, das heißt, ich habe mich ein bisschen beeilt, der Frank hat ein bisschen gewartet. Ja, und dann ging das. Dass wir also 3 Jahre zusammen die Schule besucht haben und wir hatten ja damals überhaupt nichts auf der Tasche. Wir hatten ja kein Pfennig Geld. Und das hat Fatih alles damals finanziert. Das müsste man oder möchte ich an der Stelle eigentlich auch mal lobend erwähnen. Also ich habe bis heute keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Weil Geld zu verdienen gab es da mit der Mucke, die wir gemacht haben, natürlich nicht. Nee. Das war ja mehr so ein musikalisches Notfallprogramm. Das hat der Eiges aus der eigenen Tasche alles finanziert. Das ist so was mich dann noch so ein bisschen bewegt hat. Ja. Und auch das Wochenende beim Frank war halt wirklich großartig. Also ich weiß gar nicht. Wir haben eigentlich fast 48 Stunden durchgelacht, glaube ich. Das war herrlich. Ein Wort gab das andere und dann die Kinders noch dazwischen, die ja auch alle nicht auf das Maul gefallen sind irgendwo. Ja, das war schon fröhlicher Trubel mit der ganzen Geschichte, ja. Ich war ja nur Begleitperson letztendlich. Ich bin ja nur mitgefahren, weil die Tochter unbedingt auf ein Konzert wollte in Köln. Geopfert. Ja, habe ich mich geopfert, habe gesagt, naja gut. Also die ist Fan von einer Band, die heißt, wie heißt es, The Vamps. Und die haben irgendwie nur 2 Konzerte gespielt in Deutschland. Ich glaube, 1 in Hamburg und 1 in Köln. Mhm. Und da hatte sie sich dann irgendwie zu Weihnachten halt die Karten für gewünscht. Und dann habe ich gesagt, jo, wo ist denn das? Ja, das wäre in Köln. Ich sage, ja, dann hätte ich eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte, dass wir da auch irgendwo übernachten. Ja, das war richtig schön. Das war ein wunderbares cool. Geheimtreffen. Ja. Ganz, wahnsinnig, ganz herrlich. Wahnsinnig geheim und wahnsinnig lustig. Und gestrauchelt sind wir dann immer mal wieder über ein Wort, nämlich das Wort kaputt. Kaputt, genau, das ist Secret Word. Also Senf ist nicht mehr das Wort des Jahres, sondern kaputt. Kaputt. Mit 8 U oder so. Mit 8 U, genau. Also ich habe jetzt gerade mal nach The Vamps gegoogelt. Ja. Das sieht irgendwie fast schon aus wie Tokyo Hotel vor vielen Jahren, nur ohne, dass einer davon einen extrem schrägen Modegeschmack hat. Ja, die machen halt so ein bisschen Gitarrenrock machen die. Das, ja, kann sein. Ich habe da nur mal kurz reingehört, weil man muss ja nicht immer unbedingt auch das, was die Kinder mögen, dann auch irgendwie jetzt hier großartig dann auch für gut finden. Aber sie hat halt Spaß dran gehabt und ja, da schauen wir mal, wenn das nochmal ist. Jetzt wissen wir zumindest, wie man in Köln Konzerte besuchen kann. Genau. Ja. Ja, war eine total intensive Zeit, die 90er, 91. Jo. Ich glaube, 89 haben wir begonnen mit dem Abitur. Wir haben da viel Musik gemacht, auch in der Zeit, zusammen gewohnt in der eigenen Bude und dann noch on top jeden Tag da mit den anderen Jungs. Das war übrigens auch eine coole Klasse. Das war ja so ein Projekt von der berufsbildenden Schule, die gesagt haben, wir können auch ein vollwertiges Abi anbieten. Und dann haben die das gestartet und wir waren so quasi in der ersten Klasse, die auch dann halt unbedingt zu Ende geführt werden musste, egal was passiert. Erfolgreich. Und genau, und das hatten wir ja ziemlich schnell verstanden und haben dann uns auch entsprechend verhalten. Zum Leidwesen der Französischlehrerin. Ich glaube, das war echt, wenn die danach nicht aufgegeben hat, ihren Job zu machen, dann hatte sie echt Standing. Weil so keiner aus der Klasse hatte irgendwie Bock auf diese Sprache. Und ich befürchte, das haben wir ihr auch sehr deutlich gezeigt. Ja, bis hin zu einer dann selbst organisierten Klassenfahrt, weil es hieß, ihr hattet schon eine, ihr wart in Rom. Davon sind auch mal Bilder, glaube ich, über Twitter gelaufen, von unserer Romreise. Genau. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben aber Bock, wir wollen gerne in der 13 doch nochmal irgendwie zusammen was verreisen. Und haben dann einfach eine Hütte gemietet. Hilfe, wo? In Mittelberg? Ich weiß das nicht mehr. Mittelberg, ja. Ja, ne? Ja, genau. Mein Hut zu erinnern. So eine Hütte gemietet, so Selbstversorgerhütte und haben irgendwie die Sportlehrer da eingespannt und dann waren wir weg. Und der Oberstufenleiter hat sich gefragt, wo sind sie denn? Ja, waren wir auf Klassenfahrt nochmal. Ja, und ging halt nur, weil, ich behaupte das jetzt mal einfach so, weil diese Klasse musste erfolgreich abschließen, sonst wäre das Projekt direkt den Bach runtergegangen. Ja, das war das eine und das andere, ja, dass halt die meisten schon mehr wie volljährig waren, weil da gab es auch kein Alterslimit nach oben, um die Klasse voll zu kriegen. Da waren ja Leute dabei, die waren schon weit über 20 auch teilweise. Also ja. Ja, das welches war spannend. Welches Bundesland war das? Na, NRW. Ah, okay, ja. Ja, genau. Nein, Bayern geht so weit nicht. Da hatte man noch Zeit für Experimente. Ja, Zeit und Geld. Ja, man sagt ja hier im Schwäbischen immer, im Baden-Württembergischen immer so, ja, das bayerische Abi und das schwäbische Abi sind die besten und dann irgendwie so in Hessen musst du eigentlich nur deinen Namen nennen können. Das ist schon auch so. Sauber auf ein Blatt Papier schreiben. Hei, hei, hei. Ja, die waren da schon irgendwie von dem Schulministerium wild drauf. Einem Experiment bin ich ja quasi zum Opfer gefallen. Da haben dieselben Schulen, also auch die berufsbildenden Schulen, haben eine dreijährige Ausbildung angeboten zum PC-Techniker, also in den 1990er Jahren. Und da habe ich gedacht, das machst du. Das ist ja die Zukunft. Da diese PCs, die kommen ja jetzt überall hin. Ne? Wir hatten auch einen oder so einen halben oder irgend sowas. Ja, und drin schrauben kannst du auch. Und dann hatte ich mich dafür angemeldet. Und nach einem Jahr war Schluss. Da hat das Land dann die Fördermittel gestrichen. Und die haben uns alle mit dem ersten Ausbildungsjahr Elektriker entlassen und haben uns dann angeboten, wir könnten bei den Handwerkern vor Ort uns bewerben. Die würden uns auf jeden Fall nehmen. Und dann habe ich gedacht, nee, da tust du jetzt aber bestimmt nicht Schlitze kloppen und Unterverteilungen bauen. Das möchtest du eigentlich so nicht. Dann studierst du halt Elektrotechnik und dann kam diese Oberstufe. Ja. Das Experiment ist aber ziemlich erfolgreich zu Ende gegangen. Ich habe zu heute noch keine Ahnung, wie wir an das Abitur gekommen sind, aber es hat geklappt. Ja, das wurde uns ja ausgehändigt. Ja. Ja. Wir haben auch ganz fleißig für das Abitur gelernt, nämlich mit den Eltern auf einer Reise nach Frankreich, wo wir alle Bücher dabei hatten im Wohnwagen. Die sind alle im Staukasten geblieben. Wir haben da hervorragend drauf geschlafen. Und es ist doch was dran, dass das Wissen aus den Büchern im Schlaf. Es war eine Sprachreise quasi. Irgendwohin wandert. Vielleicht ist es auch, jetzt hat auch der Rotwein die gute Hirndurchblutung gemacht. Wer weiß. Ja, und man muss ja dazu sagen, es war halt doch nur NRW. Ja, genau. Und das kommt noch dazu. Und gesponsert von Côte d'Uron. Das ist übrigens, wer dem Klaus und mir eine Riesenfreude machen will. Wir schicken uns mal eine Flasche Côte d'Uron. Wir fotografieren dann auch unsere Gesichter, während wir das trinken. Ja, gleich mal eine Portion Podcast dazu machen. Eine Portion Podcast dabei machen, ja. Als wäre zumindest ein Anlass für ein weiteres Geheimtreffen. einfach mal den Raucherbalkon mit Wein. Also der Folgentitel lautet dann Die Sache mit dem Côte d'Uron. Ja. Ich meine, wir haben ja übrigens auch dem Klaus ja schon mal eine Folge gewidmet. Ja, ich weiß. Die Elite. eine Raucherbalkon-Folge. Ihr habt euch von außen hochgehangelt. Mit der Strickleiter hoch auf den Raucherbalkon. Ja, tatsächlich, wir haben ja auch einen Raucher im Team. Entsprechend, ja. Wobei man muss nicht mehr dazu saufen. Wir haben ja, also ich staune ja immer noch über Podcasts, die es schaffen, 2 oder 3 Biere in einer Folge zu trinken. Oh. Aha. Ich glaube, wir haben mal beim zweiten Bier haben wir die zweite Folge aufgenommen. Ach und nicht gut. Ja, ihr müsst auch nicht das Starkbier trinken, währenddessen natürlich könnt ihr auch was. Also wir empfehlen da ja Augustiner Lagerbier. Piep. Ja, das Problem mit Augustiner ist, das wird hierher nur in den 2 schlechten Varianten exportiert. Als Dosenbier oder was? Nein, es gibt ja einen Edelstoff und es gibt das Helle. Ja. Das gibt's auch hier, aber es gibt ja auch die Weiße. Ah. Und die gibt's hier nicht. Und die hättest du gern. Jetzt habe ich das verstanden. Du willst Weißbier. Ja, es gibt. Ah. Ja klar, Weißbier. Das Schlimme war, mein letzter Besuch in München war ja so toll. Ich bin da ja noch extra auf Dachus in den Edeka runter. Weil ich dachte, okay, ja, den kenne ich so ein bisschen, der ist immer halbwegs anständig sortiert und der hat das irgendwo hinten tief in einer dunklen Ecke stehen, da findet's keiner. Ja, Pustekuchen. An dem Freitag spielte 60 gegen Seligenporten und am gleichen Tag spielten die Augsburger gegen München und die Hamburger gegen München, also Bayern jeweils, also in der dritten und in der Bundesliga. Und dementsprechend jeweils zu Gast in München, da war nichts mehr am Stachus zu holen. Dementsprechend auch da konnte ich dann nicht mein Weißbier einpacken. Gibt es im Stachus nicht eine Gaststube mit Augustiner? Ja, er wollte ja welches mitnehmen und nicht im Glas wahrscheinlich. Ich dachte, da vor Ort konsumieren und dann glückselig nach Hause wallen. Na, vor Ort ist nicht das Problem. Das lässt sich ja immer schnell regeln in München. Du aber wolltest nein, es daheim haben. Ja, genau. Ich hab das verstanden. So mal gemütlich. Schön auf dem schwäbischen Balkon sitzen und. Aber das stimmt, das Weißbier gibt es hier auch nirgendwo käuflich zu erwerben im Einzelhandel. Da müsste man echt ja, das Helle und Bestellung den irgendwo triggern. Das Helle und den Edelstoff gibt es ja schon seit ewigen 3 Tagen auch in Kneipen hier teilweise zum Kaufen, deswegen. Aber eben das Weißbier gibt es fast nirgends. Ja, hilft nur eins. Ab nach München. Und nicht zum Stachus, ja. Und ein Geheimtreffen initiieren. Ja, herzlich willkommen. Dazu empfehlen wir eine halbe Ente mit Knödel. Oder ein Kaiserschmarrn. Oder ein Kaiserschmarrn. Oder und. Oder und. Wer beides schafft, hat gewonnen. Yeah. Gewonnen! Sehr schön. Ich habe völlig vergessen, wo dieses Gewonnen immer herkam, als wir da in Wien waren. Das weiß ich auch nicht mehr. Zahlreichen Filme, Fortbildungsfilme ja. gewesen sein, die wir während des Abiturs geguckt haben. Irgendwann wird er uns mal wieder über den Weg laufen, wahrscheinlich. Ja. Dann schauen wir mal. Das mit dem Es tut mir leid, weiß ich, das kam aus dem Fischen namens Wanda. Aber ja, es tut mir leid. Genau, ich widerrufe hiermit vollumfänglich. Ja. Genau. Aber mit dem Gewonnen und auch mit dem Verfault, das habe ich auch nicht. Ich weiß nur, dass irgendwann der Gastgeber das nur noch gesagt hat und unser Techniker dann gemeint hat, okay, wir haben ihn jetzt doch schon kaputt gekriegt. Das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Bei dem ja, das soll es mal zum Wien-Content sein. Viel mehr kann man da, sollte man dazu, kann man nicht ja. erzählen. Ja, man muss den Film sehen dazu. Schauen Sie den Film. Demnächst in Ihrem Kino. Gegen eine Schutzgebühr von vielleicht kommt dann doch noch Geld in die Kasse. Wobei die 90er ja tatsächlich noch damals so richtig schlimm waren, was diese Camcorder anging. Also ich entsinne mich an unser Schullandheim, ich glaube 93 oder 94, als auch ein Mitschüler so ein Camcorder dabei hat. Und nein, diesen Film möchte man auch nicht sehen. Ja, ja, und das sind dann überspielt worden, nochmal auf VHS. Und dann irgendwann hat es den Weg auf eine DVD gefunden. Also das ist schon ja, bei uns zum Glück nicht. Grenzwertig. Ja, ich habe mehrfach meine Brille geputzt beim Anschauen, aber daran hat es nicht gelegen. Du hast Tränen in den Augen. Hat das auch noch. Ja, schön. Jo. Dann würde ich meinen, sind wir für heute schon wieder durch, gell? Wir wollten noch einen kurzen Werbeblock für FIT einspielen. Für FIT wollten wir noch was machen, genau. FIT kann man nämlich jetzt, FIT ist eine Podcast-Suchmaschine. Kennst du die, Nemi? Ja. Ja, genau. Und die kann man seit neuestem unterstützen. Und zwar über, wie heißt das, Ready Steady oder so, ist irgend so eine Plattform ähnlich wie Steady. Patreon. Da kann man monatlich dem Christian, der das macht, mal Geld zuwerfen, weil der seine ganzen Server neu aufgebaut hat und umgezogen ist und hast du nicht gesehen. Das wollte ich loswerden hier. Das ist eine gute Aktion. Der macht das alles alleine und stemmt das auch alles alleine. Der hat auch gesagt, er wird auch nach wie vor alleine bezahlen, wird sich aber natürlich freuen über ein bisschen Unterstützung finanzieller Art, damit er das einfach weiter verbessern kann. Das wollte ich als Werbeblock mal loswerden heute. Also FIT. Also @FIT auf Twitter, glaube ich, sollte man mal schauen, wenn man irgendwo noch was in einem Sparsöckchen hat oder die Oma hat irgendwas hinterlassen oder was auch immer, dann ist es da gut aufgehoben. Ich mache sonst eigentlich eher ungern Werbung für Leute, die Geld haben wollen, aber in dem Fall mache ich das sehr, sehr gerne, weil da profitieren wir alle von, die hier Podcasts machen und auch die hören, weil man da ja auch Suchbegriffe eingeben kann. Das heißt, ich möchte mal einen Podcast über, was weiß ich, Waffeln. Über Waffeln. Das war mir jetzt eigentlich zu platt, aber okay. Dafür bin ich ja gut. Kein Problem. Ich sag dir Waffeln. Ja, oder was auch immer. Über Waffeln und Bier. Ja, so. Genau. Dann schmeißt er die entsprechenden zwei Ergebnisse raus. Ja. Also, ja, könnt ihr mal schauen. Ich werd mal den Aufruf dafür, der ging heute über Twitter, mal verlinken in den Shownotes auch. Da kann man sich mal überlegen, ob man da was tun möchte an der Stelle. Genau. Wunderbar. Ich habe euch auch noch einen ganz kleinen Slot mitgebracht. Und zwar, wir haben ja in der Zwischenzeit tatsächlich Struktur in unserem kleinen Format. Und wir haben ja immer die Verschwörung der Woche und das Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist tatsächlich jetzt in dem Fall, ja, schenke ich euch. Ihr dürft mir jetzt ein Thema nennen, das wir als Thema der Woche einfach so entspannt, ja. Durchdiskutieren könnt. Durchdiskutieren dürfen und unter natürlich Nennung der Backhäuser. Also dementsprechend. Jetzt, pass auf, spontan. Spontane Themensuche. Blätter, Blätter, Blätter, Blätter. Egal was. Also Waffen und Bier sind es nicht. Waffen und Bier sind raus. Oh, ich wollte es gerade sagen. Oh. Das Thema der Woche. Also wir hatten die 42 hatten wir jetzt natürlich logischerweise. Ja, und davor hatten wir die Bahn und davor hatten wir. Oh. Die was? Was hatte ich gerade? Ich überlege gerade, was wir davor hatten. Also sonst guckt doch einfach auf euren Blog dann. Ja, aber wir halten ja keine. Deine Shownotes. Das Thema der Woche. Also die Verschwörung war die DDR. Das Thema der Woche war ja, ich glaube, warum Panama ein Arschlochstaat ist. Ah, okay. Ich dachte, das heißt, es ist so schön in Panama. Kleine Tigerente. So, das Thema der Woche. Tja, Frage. Stellt euch völlig frei, jeglichen Wahnsinn zu nehmen. Also, es kann über Reisen, über Musik, über, ja. Also, es ist ja, ich mache mal einfach einen Vorschlag. Ja. Also, es gibt einen Musiker, den Klaus und ich sehr schätzen, das ist der Eric Clapton. Und vielleicht macht ihr mal ein Thema der Woche über Eric Clapton. Okay, wunderbar. Ja, das ist eine gute Idee. Den Herrn Clapton. Genau, den Erich Klapperkarton. Klapperkarton. Erich Klapperkarton. Ja, genau. Wird schwer mit Musikeinspielern, aber. Ja, nee, die könnt ihr dann singen, ne? Ja. Dann darf man das ja. Ne? Oh ja, irgendwas mit Singen wäre schön. When I look into my father's eyes. Ja, wir fragen dann noch irgendwie, wer Lela ist. Also, ja, genau. Wer zur Hölle ist Lela? Genau. Und was hat sie mit Sally zu tun? Und warum knie ich? You got me on my knees. Ja. Begging, darling, please. Genau. Ja. Wunderbar. Das wäre cool. Cool. Da sind wir gespannt. Wunderbar. Ja, das ist ein wunderbares Thema. Dadurch, dass wir ja tatsächlich jetzt die 43 und die 44 wieder en bloc aufnehmen werden, ja, wird das dann in 2 Wochen aufgenommen und dann läuft. Ja, läuft. Prima. Ja, dann würde ich dir auch an der Stelle direkt das letzte vorletzte Wort für diesen Podcast überlassen, bevor wir hier den Abgesang starten. Oh. Was du schon immer sagen wolltest, jetzt in 2 Minuten. Ja, also es hat mich gefreut, hier zu sein, Gast zu sein, mal wieder in einem Podcast Gast zu sein. Ist immer schön, irgendwo quasseln zu dürfen, ohne dass man den ganzen Quark nachher auch selbst schneiden und posten. So hat das ja begonnen mit dieser Aussage. Irgendwas mit Postproduktion oder so. Ja, genau. Ja. Und ansonsten, ja, wer Elite hören möchte, geht auf dieelite.org. Wer den Aushilfs-Jedi hören möchte, geht auf den aushilfsjedi.de oder findet mich in seinem Feed oder auf iTunes oder auf allen Podcast-Plattformen, die irgendwie sinnvoll sind, außer Spotify. Also überall da, wo wir quasi kostenlos hosten können. Ja, herrlich. Ganz das herzlich. Und natürlich Dank. Und natürlich ein Hoch auf Archive. Ja. Was wären wir ohne Archive? Ja, da muss ich dazu sagen, das Schöne war ich habe beim Pottwichteln teilgenommen und witzigerweise hatte irgendwer aus dieser Pott-WG ich glaube, es war das Omowumukum. Omowumukum. Omowumukum, wurscht. Fakt ist, er durfte mich bewichteln und hat dann tatsächlich aber einen Wichtel gemacht, der eher so grenzwertig war und erwähnte dann aber, dass man das Speicherproblem doch über Archive lösen könnte. Und ich hatte es, glaube ich, einen Monat davor tatsächlich gelöst gehabt. Also. Ja, das ist immer eine gute Sache. Aber ich bedanke mich natürlich auch dabei gewesen sein. Ja. Vielen Dank. Sehr schön. Wir freuen uns auch, dass du da warst, dass geklappt hat. Das ist prima. Mhm. Ja. Was haben wir noch? Wollen nicht. Was passiert, wenn man das weiße Album rückwärts anhört? Ein Plattenspieler kaputt. Klingt scheiße. So, oder es klingt schwarz. Dann ist es Black Music. Es ist Black Music, genau. Ja, lieber Klaus, danke dir fürs Hiersein heute. Ja, sehr, sehr gerne, wie also immer. Du keine Zeit, Kosten und Mühen gescheut hast. Ja, Rechnung kommt. Ja, klar. Genau. Rechnung wie immer an die Pott-WG. Ja, genau. Ja, Frank, dir auch ein großes Dankeschön und schön Ohren steif halten, gell? Ja, klar, das gut weißt, gemacht. Das ist voll wichtig. Ja. Jo. Und damit sagen wir doch mal einfach auf Wiedersehen und tschüss. Und du spielst das Outro ein heute oder was ja, machen wir? Oder? Ja, kann ich machen. Ja, machen wir. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Landfunker. Hey. Hey, Moment. Stopp. Halt. Moment. Hey, falsches Auto. Wer macht denn sowas? Das tut mir leid. Ich hab mich da irgendwie vertan. Ist ja auch heiß und so weiter. Ah ja. Na gut. Wir schneiden es dann nachher rein. Liebe Grüße an die Landfunker und an den Kai an der Stelle. Vielen Dank. Damit haben wir das Thema aber auch genug geritten. Ich denke auch. Kann ich noch spoilern? Ich habe gehört, das neue Outro von dem letzten Blablabla-Podcast soll auch sehr interessant sein. So, aber damit sind wir wirklich raus. Tschüss zusammen, Servus. Ciao.